In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Oh, greetings! So, endlich ist es wieder soweit. Die Bundesliga geht los. Tag. Hallo. Ja, hallo. Meine Güte. Muss auch ich Spaß. Hier gehen auch direkt die Retweets los, weißt du? It's exact. Ja, it's back on, wie wir ja sagen. Das Schöne ist, ich sitze im Gegensatz zu euch heute in der Allianz Arena. Und ja, jetzt sagt ihr, ja, klar, kann ja jeder sagen. Aber ich kann ja mal kurz hier mal von meiner Katakombe, kann ich ja mal kurz mein Fenster aufmachen, dann gucken wir mal. So, oh, ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Also jetzt auch mal mit offenem Fenster von mir. Chris, das kennst du so gar nicht aus deiner Schüssel da, wo du zu Hause Stimmung bist. Stimmung kenne ich tatsächlich nicht. Aber ich habe gerade eine Konfliktaufnahme bei mir am Fernseher. Promi, ja. Big Brother und Gute Zeiten, Schlechte Zeiten will aufgenommen werden. Oh, ja, da haben wir natürlich Probleme. Also ich kann, also ich mach bin raus. Mach doch mal das Fenster zu, Ricky. Hallo. Was? Du musst das Fenster zumachen gerade. Du musst das Fenster zumachen, Johann Hissen. Was, ich verstehe es nicht. Was machst du denn da? Was? Dass mal einer das Fenster zumacht, meint er? Ja, ja, ja. Fenster zu in der Allianz Arena. Mach das Fenster wieder zu. Mensch, wo war gerade von der Allianz Arena? So. Reden, habt ihr das mitbekommen? Ja, live dabei bei den Renovierungsarbeiten. Ich habe ein bisschen mitgeholfen. Habt ihr die Bilder bei Twitter gesehen? Nee. Ich war ja in meinem Sommerurlaub in Bayern. Ja, die habe ich, hab ich auch die Allianz Arena besichtigt. Und das war gerade der Zeitpunkt, wo die neuen Sitzschalen ausgenagelt wurden und die Wände tapeziert wurden. Carbon-Sitzschalen wurden da eingebaut in der Olympia-Arena. Oh, jetzt kommen schon die Logos hier beim ZDF. Und der Nico. Ja. Geht schon los? Ja, geht schon los. Wir sind schon mittendrin hier da. Kann's ja nicht gucken. Ich muss jetzt Promi Big Brother gucken. Ja, Pat und, ach so, ja, klar. Ja, ja, das Konflikt auch. Da musste Katja Krasowitsch hier wieder zugucken, wie sie sich an der Pussy rumfummelt, wa? Ich weiß original, wusste bis jetzt nicht, dass es Big Brother überhaupt noch gibt. Nein, aber da ist ja Katja Krasowitsch dabei, die auch den tollen Song Gib's mir Doggy gemacht hat. Hm. Kennst du den? Doggy B kenne ich. Nein, du kennst Dougie B, aber jetzt mal im Ernst, kennst du Gib's mir Doggy? Ansonsten gibst du bei YouTube ein. Aber wir können es natürlich auch hier gemeinsam hören. Ist ja nicht das Problem. Ich mach gleich nochmal das Fenster auf hier, du. Was ist denn das für ein Rotzlöffel da rechts? Guckt euch den mal an, dem Olli. Soweit bin ich noch gar nicht. Du kannst schon mal Pause machen. Bei mir ich wird gerade noch hier Pause, Regen Schmause in der Olympiahalle eingeblendet. Es regnet, ja, das ist natürlich wirklich ach, schade. Es regnet. Es macht natürlich alles kaputt auch irgendwie schon. Ja, die Stimmung ist bei mir auch ein bisschen im Keller jetzt. Ja, brauchst du gar nicht anpfeifen, die scheiße Saison. Nee. Ja. Kannst du eigentlich direkt. Ich meine, man muss ja auch an die Spieler denken. Ne? Die ich kann euch ein bisschen was, ein paar hautnahe Impressionen aus der Allianz Arena berichten. Und zwar und zwar esse ich jetzt rastet der Ricky richtig aus. Und zwar von Alnatura den Knuspermix. Oh. Bio-7-Initiative. Das ist toll. Und jetzt denkt Ricky, ah Mensch, jetzt wird er bald blind. Ich habe vorhin seit langer Zeit mal wieder lange mit Ricky telefoniert, weil er mich angerufen hat. Weil er mich konsultiert hat, weil er sich eine PlayStation Pro holen will. Naja, wenn es dann um Gaming geht. Ne? Ach, Grindel im Fernsehen. Ja, Grindel raus. Grindel raus. Bio bei mir raus. Ist immer noch Oliver Kahn. Und da hat Ricky mir gebeichtet, dass er keine Knabbersachen mehr isst, weil er erblindet. Ja, und Süßes esse ich auch nicht mehr. Ja, er erblindet, ja, er merkt es schon. Hast du diese Aufnahme von der Rutsche gesehen auf Twitter, die Ricky gesendet hat? Das ist ich konnte es schon fast nicht mehr sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich stelle mir das so vor, wenn Thor aus dem, wie heißt das nochmal, wo der jetzt sich aufhält, wenn er zu Hause ist? Augsburger Puppenkiste. In Asgard, wenn er runter zur Erde nach Midgard geht. Ja. Also wenn das auf einer Wasserrutsche stattfindet, glaube ich, sieht das so aus, wie wenn Ricky auf der Wasserrutsche ist. Der ist schon ein nordischer Gott. Das stimmt, vor allen Dingen mit meinem nordischen Flamingo, den ich unter mir hatte. In erster Linie ist Ricky erstmal ein Vollidiot. Das kann man immer so sagen. Das kann man so sagen, ja. Weil mir auch so ein Stück weit der Intellekt fehlt, um das Gegenteil zu beweisen. Schön. Deswegen lasse ich es jetzt mal so stehen. Ich will euch jetzt mal erzählen. Ja. Ich bin jetzt auf unserem Twitch-Stream. Ich bin ja drauf. Ja, das ist schön. Neben dir ist noch, und mir ist noch jemand anders da. Ich freue mich auf jeden Fall. Und zwar wurden die Gänge, wo man dann zu seiner Tribüne und so geht, gerade sehen wir Mats Hummels, der heute nicht in der Starting 11 ist. Chris, es macht da gerade überhaupt keinen Sinn, irgendwas zu kommentieren, weil ich sehe es halt nicht. Ich bin immer noch bei Oliver Kahn als Experten. Ich seit mir Minuten deswegen kommentiere ich es eher für dich. Und da haben sie jetzt in den Gängen, das war ja alles sehr trist und karg, weil 1860 hier natürlich noch mit Untermieter war in der Arena. Wie heißt dieser Verein? 1860 Munich. Muss man den kennen, oder? Ist im Prinzip wie so eine Backyard Wrestling Indie Promotion. Ah, okay. Ja, nur in, dass es halt gar keiner guckt. Na, immerhin der beliebteste Verein in München. Ja, ja, genau. Als ich meine Winterreifen gekauft habe bei Reifen.com, weiß ich gar nicht mehr, wie der Laden heißt. Winterreifen.com, da waren wir hier im Store. Und da habe ich gemerkt, ja, im badischen Dialekt Toms doch, ne? Und habe ich gedacht, wo kommen sie denn her? Direkt aus München kommt's. Und dann, ja, das ist ja schön, ne? Sind wir dann ein bisschen natürlich auch auf Fußball gekommen. Und da habe ich gefragt, hier, und welcher von den beiden ist es bei Ihnen? Und da hat er gesagt, natürlich, als Münchner gibt's nur eine Wahl. Als außerhalb von München lebender ist es dann immer der andere Verein. Also alle außerhalb von München sind FC Bayern-Fan und die in München wohnen, sind 1860-Fan. Ist das also Bayern so sagt München er ist das. In München der beliebtere Verein. Also so das ist hätte ich jetzt gar nicht mir geläufig. Das hätte man mir sagen können als Antwortmöglichkeit in, naja, sagen wir mal, in meiner Generation gefragt, gejagt. Und ich hätte es nicht... Guckst du gefragt, gejagt? Manchmal schon, ja. Das ist manchmal so, wenn ich Frühschicht habe, die Zeit, wenn ich Feierabend habe, wo ich mir dann den fertigen Thunfischsalat aus Brötchen schmier und dann gucke ich gefragt, gejagt. Wobei ich es immer lächerlich finde, dass die Sendung im Deutschen gefragt, gejagt heißt, aber der The Jäger Chase. Hier immer noch durch C vom durch The Chase C kommt. Genau, ja, ja. Stört mich auch, ja. Ja, schön. Was war denn das jetzt? Ach so. Ja, das war die Geschichte von Reifen.com. Aber nochmal zu der Allianz Arena. Die Gänge sind jetzt handbemalt von Fans mit so den größten Bayern-Stars und den größten Momenten, ne, wo Olli Kahn da auf seinen Knien liegt und die Hände nach oben reckt. Könnt ihr euch bestimmt noch erinnern an die Szene, yeah, yeah, oder, ne? Ja, ja, klar. Und sowas. Nee, war schon, ist schon schön. Haben sie gut gemacht. Ist jetzt nicht mehr so trist und neutral. Ist jetzt einfach FC Bayern Arena, ne? Aber ich finde, was so die Wahl der, ich meine, das hat Ricky jetzt auch schon gesehen, weil auch wenn er ein paar Sekunden zurück ist, hat er jetzt die Bilder im ZDF gesehen. Was mir auffällt, schwarz ist nicht mehr so innen beim FC Bayern. Es ist alles eher grau, ne? Also. Ja, es ist Anthrazit. Ist es Anthrazit? Okay. Es ist Anthrazit. Okay. Space Gray würde man bei Space Gray. Space Gray, genau. Schön. Glaubt ihr, also weißt du, da merkst du aber auch, wo der internationale Mann herkommt, ne? Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass ein Elefantenfuß total weich ist? Wusstet ihr das eigentlich? Nee. Wer ist ein Fuß? Ein Elefantenfuß. Nee, war mir nicht klar. Ja, mir schon. Ja, war nicht klar. Also das habe ich nämlich herausgefunden. Ich war nämlich im Leipziger Zoo und da kann man seine Hand unter einen Elefantenfuß stellen. Oder legen, besser gesagt. Und da kann man nicht mal merken, dass so ein Elefantenfuß gar nicht so schwer ist. Also kommt wohl davon, dass er nie mit den Händen gearbeitet hat. Das stimmt. Keine Schwielen an den Füßen, das stimmt. Dann muss ja alles, dem wird ja alles hingebracht, wa? Dem Elefanten. Also natürlich, wenn der sich mit seinem ganzen Gewicht da drauf stellt, dann wird der auch unangenehm. Aber an sich fühlt er sich sehr, sehr weich an. Die können doch auch auf einem das sehr, sehr kontrollieren, wie viel Druck sie darauf ausüben und so. Ne? Ja, das die können auch, schon mal gehört, auch auf einem Elfenbein können die stehen. Auf einem Elfenbein? Mhm. Ja, da können Elefanten stehen auf einem Elfenbein. Ja, ist übrigens ein schöner Zoo in Leipzig. Kann ich jedem empfehlen. Das ist wirklich, also ich glaube, 7 Kilometer Rundgang. Ich meine, in Hannover, da renne ich da mit offene Türen ein. Nee, falsch. Ja. Wieder Zoo des Jahres. Einer der Highlight-Zoos schlechthin. Aber ja. Leipzig dürfte nicht allzu weit davon entfernt sein. Also das, ich denke mal, Leipzig gehört schon mit zu den Top 3 Zoos. Ich wüsste jetzt nicht, welchen ich dann sonst noch nennen müsste. Aber das war schon ziemlich geil. Ist halt wie in Hannover auch so ein Adventure-Park, kann man sagen. Genau, ja. Und das ist echt eine gute Idee, weil, ja, es wäre doch ein bisschen langweilig auf Dauer, immer diese Vollidioten da in ihren Käfigen zu sehen. Ja, aber wir haben uns da 7 Stunden aufgehalten. Das ist echt? Schon nicht schlecht. Ja, ja. Wir haben ja auch eine Zoo-Jahreskarte. Und wir sind auch, das kann man immer machen, wenn man. Wir waren jetzt Dienstag auch mit meinen Eltern wieder am Zoo. Es war so schön. Und dann gibt's da bei uns Yukon Bay, heißt es. Es ist relativ neu. Gibt's seit 2-3 Jahren. Das ist halt, ja, so eine kanadische Eiswelt. Und da gibt's auch ein Restaurant. Da kannst du dann schön Rippchen essen. Und das ist einfach schön. Kannst du mal gut hingehen, du. Ist toll. Ja, wir hatten das auch, als wir noch ein kleines Kind hatten. Zoo-Jahreskarte. Das steckt einfach alles ab. Keine Hunde. Wo du das gerade so gesagt hast, hast du auch schon mal drüber nachgedacht, das Kind zu verkaufen? Nö, zu verkaufen nicht, aber weiß nicht, wenn es so ein, ja, wenn es da so eine Aktion gibt, wie zum Beispiel bei GameStop oder so, dass man, da kann man 9,99er. Ja, ich wüsste jetzt nicht genau was, vielleicht, dass man zwei Katzen kriegt für ein Kind oder Das wäre toll. Das, was ihr jetzt seht in der Allianz Arena, dass das dunkel wird. Ist Oliver Kahn im Regenschirm immer noch bei mir. Und mit ach, diesen, dunkel, ja, tatsächlich. Diesen Lichteffekten, das endlich. Hat die Tante, die da diesen Rundgang gemacht hat, kommt auch. Kommt da jetzt Chris Jericho kommt. Break the walls down! Das ist auch ein Quatsch mit dem Licht da, also so ein jetzt Bullshit. Jetzt hör doch mal auf, du bist doch gar kein Event-Fan wie ich. Ja, echt nicht. Jetzt kommt das bei mir aus. Das ist der letzte Schwachsinn. Also sowas, ach, ist halt das typisches. Das du warst doch noch nie in der Volkswagen Arena zu Wolfsburg, wenn die Wölfe heulen am Anfang. Das habe ich auch schon mit. Und dann kommt das Hellspells, ne? Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die so einen komischen Rauch reinblasen. Und das ist gerade bei 15:30 Spielen. Das ist bei Finn Balor. Bei 15:30 Spielen ist es eine echt super Idee vom VfL Wolfsburg. Also ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, denn ich war in der Saison 2008, 2009 in Wolfsburg im Stadion. Meistersaison. Ja, das war sie. Genau, stark. Da habe ich Graffici knabbern sehen. Graffici und Jotschki. Ja, Jotschki. Und nicht zu vergessen, Mitzvetschki. Ist doch nicht schön? Jetzt hör doch mal auf da. Ich finde das bescheuert, dieses Lichtgeficke da, das geht mir schon wieder auf den Sack. Du bereitest doch mit diesen Aussagen einfach nur einen bevorstehenden Abstieg vom VfB Stuttgart vor und mach sagst dann, einfach ja, Flutlicht an und gut ist. Mach Flutlicht an und gut ist. Wenn ich da, guck mal, wenn ich beim ZDF schon diese erste Einblendung sehe, wie sie den behinderten Kovac und den anderen Verrückten da einfach so aufs Spielfeld projizieren, wo ich mir denke, das ist also jetzt, das ist so hier Fernsehen. Aber 4.0 sozusagen. Ihr müsst euch wirklich mal, dann Ricky, du gleich, jetzt, wie hoch zugeknöpft dabei war. Ja, wie hoch zugeknöpft der Nagelsmann ist. Der hat sogar oben so eine Klammer im Hemd. Stecknadel oder so. Boah, was ist das denn? Behindert? Kommt bei mir nächste Saison. Ach so. Wollen wir Pause machen? Sag mal, der hat sich extra nochmal die Augenbrauen gezupft. Das sieht ja fürchterlich aus. Der ist geliftet. Der ist geliftet. Guck mal. Der hat sich geschminkt. Der ist doch, der geht danach zu so einer Travestie-Show. Der erinnert mich ein bisschen an den jungen Rudolf Glöckler. Nee, mich erinnert der ja an Olivia von St. Pauli. Wenn der eine Perücke aufsetzt, von dann. Mich erinnert der an Olivia von Popeye. Was sind denn das für Augenbrauen? Der hat sie doch nicht mehr alle. Hat der von Ginczek die Olle da als Stilberater? Der sieht ja sowieso so scheiße aus. Für den gibt's nur. Das ist der Herrlich-Typ. Ja, einfach gib dich deinem Schicksal hin. Rasier dir die Mütze oben ab. Mach, dann lass das Wuchern in der Fresse und hör auf, dich da aufzuspielen wie so ein Suppenkasper. Mein Gott, du kriegst eine Dose auf den Kopf ab nächste Saison. Das waren noch Trainer, die mit Patex-Hüten rumgerannt sind. Warum haben die eigentlich so transparente Regenschirme? Ist das irgendwie hip? Das ist hip, ja. Ja, jetzt mal im Ernst. Ich meine, seit Blade Runner ist das hip. Warte mal ab, die leuchten, wenn Hoffenheim im Tor schießt, die Regenschirme da sind. Ach so, in Blau. Aha, okay. Aber der Nagelsmann, der hat da niemals Tassen. Ob das Bellen bei mir zu hören ist, tut mir sehr leid. Ich habe jetzt hör auf, da so rumzulabern mit deinen Bällen. Da musst du immer im Mittelpunkt spielen mit deinen Haustieren. Der Typ ist wieder auf Sendung. Leck mich hier im Arsch, Fotze. Wie bitte, also das ist nur nicht monetarisierbar. Der geht mir übrigens auf den Sack. Wer? Der Rechte, der die Interviews führt. Wer ist denn der kleine Junge da, der mit Olli redet? Hab ich schon ein paar Mal gesehen. Im aktuellen Sportstudio. Ja, das ist Manu Thiele. Und da geht er mir schon auf den Sack. Funny, cause it's true. Nee, der hätte sich schon dreimal versprochen. Also der könnte die Live-Sendung moderieren. Darf ich jetzt mal kurz eine Fachfrage stellen? Mhm. Ihr habt ja unter der Woche sicherlich mitbekommen, dass Nico Kovac bitte wer? Nico Kovac sich für Niklas Süle als Fixpunkt des defensiven Firmaments entschieden hat. Ich dachte eigentlich nur, das ist Quatsch. Nee, es scheint wohl wirklich Fakt zu sein. Und jetzt bilden die Innenverteidigung Jerome Boa, ich sag nur noch Boa, weil ja, er nämlich Boa, schon sein im September releasendes Printmagazin habe ich ja, man sollte schon jetzt abonniert. Einfach nur ausrufen, man sollte im Stadion jetzt nur rufen, Print ist tot, Print ist tot. Ich hab's abonniert. Die Joko, die Boa, ach, die habe ich alle, ehrlich? Die Brigitte. Du bist doch ein Hipster-Opfer, ey, du bist das letzte Fashion-Victim. Die habe ich alle abonniert, ja. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Jeromes Bruder jetzt ein Hip-Hop-Lied rausgebracht hat? Ja. Ich hab's schon gehört. Oder der dritte Bruder? Ja. Der andere. Denn Italien spielt da jetzt. Ja, habe ich gehört schon, ja. Ist toll. Ach, hast du echt angehört? Ja, sicher. So richtig komplett? Ja, so richtig komplett. Nicht schlecht. Also ich hab's Tutti kompletti, wie wir sagen. Mir haben die 59 Sekunden auf Instagram gereicht. Okay, nee, ich hab's komplett gehört. War super. Ja, ist ja schön. Echt gut? Nein, ist totaler Müll. Es ist halt eine Geschmacksfrage immer so bei diesem Zeug, da kann man ja nie so... Gangster-Rap halt, ne? Oh. Ja, gerade von so einem Multimillionär, das ist immer sehr authentisch, finde ich, wenn der darüber redet, wie hart das Leben ist und so. Also ohne den Text jemals gehört zu haben. Es kann natürlich sein, dass er irgendwas anderes sagt. Was sagt ihr denn jetzt nun dazu? Da ist jetzt Mats Hummels nur noch die Innenverteidigerwahl Nummer 3? Also fit ist er, oder was? Der kickt da rum mit dem Sandro. Nee, ich meine, die ganze Woche, ob er fit war. Also, oder ja. Ja. Und Vorbereitung komplett mitgemacht. Ja. Also seit dem WM-Ausscheiden. Also wenn ich den Süle so sehe, der ist schon eine Kante. Ne? Also bei mir ist für Süle spricht halt die Geschwindigkeit. Das ist das, wo ich Geschwindigkeit? Sage, Geschwindigkeit, okay. Ja, du bist halt da, Statistik natürlich, statistisch gesehen natürlich auf dem Vorreiterposition. Ist ja so schnell, der Süle. Oh, ja? Ich habe gerade schon Spoiler. Am Spielfeldrand habe ich schon so Würfel mit Bundesliga-Clubs gesehen. Da gibt's wahrscheinlich gleich nochmal so eine Feier oder was. Oh, da habe ich schon. Da kann ich ja kurz mal sagen, dass ich hier was vorbereitet habe. Ach, schön. Danke. Ja, bitte. Warte mal. Geht sofort los. Bereite auch gerade was. Und zwar habe ich mir eine ganz sportliche Zigarette. Dass das jetzt so funktioniert. Ja, kurz vor der Eröffnung des. Warte mal, jetzt muss ich mal nachgucken, wie viele Bundesliga-Saison ist denn das? Weiß das jemand? Ach, ist aber egal. 56. oder so? Ja. Kurz vor der Eröffnung der 58. Bundesliga-Saison gibt es noch einen Auftritt der schwedischen Künstlerin Loreen mit ihrem Titel Euphoria. Passend natürlich zur Euphorie, die immer wieder neu empfacht bei jeder anstehenden Bundesliga-Saison. Liebe Zuschauer zu Hause, setzen Sie sich jetzt hin und hören Loreen, die imbrünstig ihren Hit Euphoria in ihr Fernsehheimkino sendet. Loreen sehen Sie hier, wie sie mit einem langen Kleid, einem schönen Gewand die Allianz Arena betritt. Ihr kennt sie vielleicht. Entschuldigung, ich habe sie geduzt. Sie kennen sie vielleicht. Und da singt sie auch schon. Was für eine zauberhafte Stimme. Ich lasse sie jetzt ein wenig alleine mit Loreen und ihrem Hit Euphoria. Ja, auch hier kommt Philipp Lahm wieder rein mit der neuesten Bravo Kids unterm Arm. Ja, Philipp Lahm, einfach ein Ästhet in jeglicher Hinsicht. Ich sag mal, er ist ein Botschafter. Überall. Markenbotschafter. Und jetzt, jetzt kommt der Klimax. Und das ist so uralt, das Lied, ey. Ja, da kann doch jetzt der ZDF nichts dafür. Die hatten halt nicht mehr. Doch uralt, ey. Da singt sie. Oh, mach mal die Scheiße aus, ey. Loreen singt ihren großen Hit. Euphoria, wie wir hier sagen beim ZDF. Mach mal aus. Das macht mich aggressiv, so eine Dreckspisse. Das kann ja wohl nicht wahr sein, wenn dann unterbrech mal halt die Sendung hier. Guck mal, die haben Provin auf den Ärmel, die gegen wen spielt Bayern? Keine Ahnung. Und Provin, da haben wir eine Klobürste von, jetzt ohne Scheiße. Ja, ist doch so, gut, dafür ist er eigentlich da, ne? Ja, die kosten 40 verfickte Euro. 40 Franc, echt? 40 Euro. Warum hat man eine Klobürste für 40 Euro? Die ist ganz toll, die ist ergonomisch ganz besonders wertvoll. Ich hole mir immer die schwarzen vom Ikea. Die für 2,95, ja. Ja, klar. Die von der öffentlichen Toilette holst du immer, ne? Also eine Klobürste, das habe ich noch nie verstanden, früher, ja, als nicht. Es nur weiße gab, warum man weiße Klobürsten... Ja, um in der Scheiße zu bügeln, was weißes, ne? Übrigens habe ich da meine Oma geschockt, da sagte aber ich... Aber da trägt er noch nicht mal einen Blazer dazu, der Julina, wie ich ihn ja jetzt nenne. Er trägt nicht mal einen Blazer. Was ein Fashion Victor. Also wenn es bei euch losgeht, könnt ihr direkt mal auf Pause drücken. Ja, auch bei 000 machen wir auf Pause. Ja, check, okay. Das, ja. Also, wird wahrscheinlich nichts. Jetzt kommt, glaube ich, noch die albanische Nationalhymne. Boah, Mir Mehrere Tausend stehen im Stadion und machen ein doppelköpfiges Adler-Symbol. Hm. Was ist denn eigentlich, wieso, ich verstehe überhaupt nicht diese Anspielung gerade. Diese politischen Witze, die ich mir vorher schon überlege. Ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn, in welcher Hinsicht. Frau Belareti moderiert. Oh. Ja, aber in welcher Hinsicht macht denn das Sinn? Da, ja, jetzt stell die Sinnfrage in unserem Podcast-Projekt hier. Bist du jetzt wichsen? Wo ist denn hier ein Albaner? Meine Güte, er hätte auch jedes andere Land da nehmen können. Ach so, ich dachte, der spielt auf was an. Wer ist das an. Denn? Das ist Matuzke. Jetzt kommt hier bitte diverse Balkanhymne einführen. Entschuldigung, bitte. Badaland. So. Guck mal, sag ich doch Matuzke. Nee, Max heißt er. Also, was ich direkt erkenne an der Aufstellung ist, dass Robben nicht spielt. Das sehe ich schon mal. Habe ich mir ausgeguckt. Dass der den kann man so Händen wieder tragen. Wird. Das ist ja überhaupt gar nicht so richtig möglich, mal was hier zu analysieren, fachmännisch. Das kann man so Händen wieder tragen. Oh nee, Max. Oh nee. Im Glanze. Martin, ich kann nächstes Jahr da mal singen. Diese ganzen Deutschpoeten. Wenn Stuttgart gegen Gladbach das Eröffnungsspiel macht? Du meinst deutscher Meister gegen Pokalsieger, also Bayern Pokalsieger gegen Stuttgart Meister. Oh, nee. Ich glaube, für Gladbach reicht es noch nicht. Okay. Na Gott sei Dank. Singt der Schiedsrichter im Hintergrund mit? Der singt mit. Hört den Background? Aber ich find's geil, dass Nico Kovac klingt wirklich wie so. Was lass denn also? Weißt du, ich denke jetzt jeden Moment, wenn du Kovac sagst, dass so ein Geräusch kommt wie bei Solid Snake früher, wenn er entdeckt wurde. Weißt du? Dring! Dring! Ja, wie machst du denn dieses Geräusch? Ja, doch so. Ja, und wie ist ein Hitmarker? Ja, sehr gut, sehr gut, ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wie fandet ihr bis jetzt die Gamescom? Es ist sehr unspektakulär. Ja, danke. Genau. Danke. Das war's. Also ganz lange, als ich noch Android hatte, hatte ich das als SMS-Klingelton. Unfassbar. Stell dir das bei den Gruppen heutzutage mal vor, das hättest du als Ton. Du wärst ja Dollar Detected. Ja, Tiago. Tiago. Euro, Dollar, Franken, Tiago. Hab ich gerade erfunden. Geil. Kleinen Moment, Tiago. Bitte Ruhe. Bitte, ganz kurz, bitte ruhig. Dieter Thomas Heck ist tot. Dieter Thomas Heck ist tot. Nein, tatsächlich. Ja, und jetzt seid doch mal bitte leise. Das ist ja traurig. Dieter Thomas Heck ist tot. Und zu Ehren einer der größten Denker. Menschen, rein von der Körpergröße. Rainer, fahr ab. Der Scholler spielt noch. Komische Mannschaft. Muss ich erstmal wegpacken. Oh ja, Breaking, jetzt merke ich es auch. Höre ich es auch. Lese ich es auch. Während Dieter stirbt Dieter. Das sind, ja. Was war es gewesen? Gibt es nur im Fußball. Griffo spielt von Anfang an, interessant. Schulz schnell, Griffo auch nicht der langsamste. Bittencourt kann auch mal einen Hasenhaken schlagen. Grilitsch sowieso gut. Und kannst du Dieter Thomas Heck nachmachen? Jolinton, nee, der ist ja einmalig. Und der Jolinton, der ist ja so buschnell. Jetzt gibt es schon eine Schweigeminute für Dieter Thomas Heck. Ach meine Güte, ihr seid aber auch ne. Der hatte nicht den besten Heck. Nee. Zu früh? Momentan halte ich mich eher zurück. Okay. Guck mal, da ist er. Hat er Trompete gespielt, Dieter Thomas Heck? Ich weiß gar nicht, was ihr guckt. Dieter Thomas Heck Show. Dieter Thomas Heck Gedenkminute. Was ist denn da los? Was machen die denn jetzt da? Hat das jemand verfolgen können, was da los ist? Nee, Entschuldigung, ich war gerade Brain AFK. Ist das Jean-Claude Van Damme, der davor, Dieter Hoeneß? Also das hat ja so Uli. Keinen Wert. Ihr seid immer ganz woanders. Ja, es ist ja noch keine Zeit eingeblendet, mein Freund. Der Bläser von München ist tot. Schlimm, wenn so Menschen gehen. Der größte Heuchler unter der Sonne, weißt du? Uli Hoeneß, Kalle Rummenigge. Menschen. Ach, übrigens, für 50 Euro, liebe Zuhörer, könnt ihr euch das Podcast-Logo aussuchen. 50 Euro im Monat und euch gehört das Podcast-Logo. Selten habe ich Menschen gesehen, die so nah an ihren Fans waren wie die. Wie wir? Eure beiden. Nee, wie, das ist ja das. Ihr kriegt ja überhaupt nichts mehr mit. Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ihr wirkt gerade, als ob ihr direkt nach der letzten Sendung weitergesendet hättet. Ach so. Wenn ich den Niklas da sehe mit dieser behinderten Brille, was denn mit dem los, Alter? Nimm dem die Brille weg. Der hat da nicht mehr alle Tassen im Schrank. Der Niklas wird doch größenwahnsinnig, seitdem er da nicht mehr beim DSF das Mau Mau moderiert am Mittag. Aber das Chris, denkt mal, bei null machen wir Pause, ne? Ja. Ja, kriegst du hin, ne? Ja. Bei mir ist auch bei 5 oder Sekunden. Ja, dann mach mal bei 5, okay. Bei 5 Sekunden oder 5 Stunden? Also ich mach hier die, heute ist nach dem Spiel Schluss bei mir. Ich muss nachher noch eine Runde fahren. Bin schon ganz nervös. Warum was denn los? Weil ich Bock hab. Der will seine Playstation ausfahren. Ach, da kommt bei mir jetzt keine Uhr angemeldet. Jetzt bleibt doch mal ruhig, wenn jetzt die Uhr kommt, dann macht er bei Pause. Bei 25, ja? Ich sehe noch keine Uhr. So gar nicht. Bei 25 mache ich Pause, Pocho, ja? Oh, ja, wenn du schon eine Uhr dann hast. Select-Ball ist das, sehe ich gerade. Jetzt, okay, bei 25, ja. Ja. Und ich sag dann, wenn ich soweit bin. Jawohl. Du zählst dann runter, so am besten. Ja, bei mir haben sie jetzt angestoßen. Ah, ja. Oh, ja, okay, dann geht's ja. 27 am Ball. Ich kann ja so lange mal vorkommentieren. Nee, bitte nicht, dann verpasst man nachher das Play. Boateng mit einem wahnsinnigen Schuss. Rechts raus. Logisch. Auf Coman. So, jetzt bin ich bei 17 Sekunden. Ja. Und die Zeit rinnt dahin. 21 Sekunden, 22, 23, das reicht nicht mehr. Und jetzt los! Alle Mann drücken! Ja. So, da ist es soweit. Wir sind in einer Zeitschiene. Ja. Ja. Pike ist wieder erwacht. Boateng am Ball, der wie kein Zweiter hinten wie vorne und links wie rechts kann. Das muss man an dieser Stelle einfach nochmal sagen. So. Gucken wir mal auf die Trikots. Also das mit dem Bayern, ist das ein dunkles Blau an der Hose? Ja, ja, gab es ja große Querelen ums Blau. Ach ja, weil diese, okay, das war das Thema. Weil die Untermieter auch. Und ich möchte gleich das nochmal wiederholen, was ich heute im Chris gesagt habe. Also ich kann ja mit diesem 5-0 da im Superpokal oder was das ist, da kann ich ja mit leben, weil, ja, kann schon mal passieren. Dann dieses komische 1-0 im DFB-Pokal, da weiß ich auch nicht, was ich damit anfangen soll, weil die Mannschaft, gegen die Bayern gespielt haben, das war ja jetzt nicht unbedingt gerade ein Gradmesser und die stellen sie ja hinten rein. So. Aber wenn die jetzt hier Hoffenheim im ersten Ligaspiel auch wieder so wegbumsen, wie das die letzten Jahre der Fall war beim ersten Spiel, boah, dann kotze ich echt wieder ab. Ich hoffe, dass der Nagelsmann irgendeine geile Idee hat. Der will doch Meister werden, oder? Der Nagelsmann hat da gesagt. Er hat gesagt, er sagt nicht, dass man Meister werden muss. Nee, aber will. Ja. Aber mit der Mannschaft, mit dem Kader, also was ich da finde, Starting. Aber mit dem Hemd, dann geht das allerdings. Habe ich das jetzt richtig gesehen, dass er das auch aus der Hose trägt, trotz dieser Spange da oben drin? Aber der Typ ist irre. Ja, Butch, wann hast du zuletzt einen Trend gesettet? Ja, so 87, als ich damals gesagt habe, so die Frisur von Don Johnson, die ist echt gut. Und der Nagelsmann ist dir da um einiges voraus. Ich denke auch. Oh, vor allen Dingen ich merke heute irgendwie so eine Anti-Pocho-Stimmung. Jetzt heule ich wieder rum. Siehst du? Das weiß ich. Aber der Kovac ist immer toll angezogen. Kovac. Toll angezogener Mann. Kovac, bitte. Nur noch Kovac. Das ist wie so ein Bond-Bösewicht, ne? Und jedes Mal, wenn einer Kovac sagt, muss das bitte das Geräusch kommen. Danke. Ich möchte das, das weiß ich gar nicht, auch gemacht wird. Bei Sky wäre schön, wenn dann wirklich oben so ein Plömpel über dem dann drüber hubern würde. Da rufe ich mal an beim Kalli. Ich habe mir den Sätze immer schon so gut nachgemacht. Da rufe ich jetzt einfach mal an. Ruf mal beim ZDF, hallo. Die können das so gut mit CGI und so. Hier ist der Dieter. Stimmt, eigentlich kann ich es direkt einsprechen und die können das dann raufschneiden auf dem Kalli-Mund. So, hallo, hier ist der Dieter-Podcast. Hallo, Kalli-Mund. Er ist gerade ein Halbschwein. Pocho, du sagst im rheinischen Dialekt, der ist ja fast, erkennt man ja fast gar nicht. Kenne ich auch nicht. Street-Jargon. Native. Ja. Ja, Thiago schießt hier. Thiago. Der verwandelt ihn direkt. Euro-Dollar-Frage. Jetzt setzt er sich einen Hut auf, wie der Basler damals. Da ist Thiago auch der Typ für, genau. Stell das mal vor. So, Ecke bringt nix. VfB hat ganz schlechte Ecken geschlagen im DFB-Pokal. Was haltet ihr davon, dass auch noch Juan Bernat abgegeben wird? Ich möchte gerne Gladbach haben. Ja, ich finde den auch gut. Also, Pocho, du wirst jeden Spieler, der nicht nach Gladbach gehört, irgendwie nach Gladbach holen. Ja, das Liegt das übersteigerter Selbsteinschätzung? Das ist mein Problem. Wirklich, ihr seid jetzt momentan in so einer Situation, nein, wo ihr wieder graue Maus seid. Es ist vorbei. Anspruchsdenken macht Pocho. Naja. Aber wenn Nagelsmann von der Meisterschaft reden kann, darf ich doch auch sowas sagen, oder? Du darfst ich alles sagen. Legitim. Ich muss da nochmal sagen, mit dem Hoffenheim-Idioten da, ich bin echt mal gespannt, wie die das wegstecken mit Champions League. Und dann auch noch Liga. Also das wird nicht leicht, glaube ich. Weil der Kader, das sehe ich auch, also die haben eine gute Truppe, aber in der Tiefe ist es jetzt nicht so mega geil. Das ist doch nicht dein Ernst. Und mit der ist schon gut. Ja. In der richtigen Mannschaft, also wenn es läuft, das hat man ja auch bei Köln gesehen, dann ist das ein mega geiler Fußballer. Aber mit dem Scholloi da vorne, das ist doch lächerlich, Alter. Gut, aber da haben sie ja noch einen anderen. Wen denn? Na hier, den, der jetzt erst verlängert hat. Heißt er denn? Ich komme nicht drauf. Ich wollte es vorhin schon ansprechen und ich komme nicht drauf. Leck mir am Arsch. Ich guck schnell nach, weil jetzt will ich es natürlich schon richtig sagen. Ich finde aber auch die Interviews mit Kimmich jetzt in den letzten Tagen fand ich sehr gut. Ich auch. Der bei der WM war. Der macht mir sehr, sehr sympathisch, der Junge. Jetzt wieder scheiße, dass der bei Bayern spielt, aber das ist in letzter Zeit halt leider oft, dass da junge Spieler sind, die echt cool drauf Kramaric, sind. Kramaric, natürlich. Kramaric. Ist ein Stürmer? Ja, klar. Ja, wie viele Tore hat der in der letzten Saison geschossen? Ja, wirklich. Wir nageln dich jetzt immer fest bei jeder Aussage. Ja, da kann ich ja alles nachgucken. Ist ja, heutzutage im Internet. Das sollte ja nicht fest. Oh Mann. Sollte ich nicht festnageln. War nur eine Interessefrage. Wen findest du bei Bayern? Welchen jungen Spieler findest du noch interessant? Pocho? Welchen jungen Spieler vor allem? Ich finde halt auch James Rodriguez deswegen interessant, weil er halt ein unglaublicher Influencer ist, ne, da in Südamerika. Kann man nicht unterschätzen. Und den haben die ja extra eingeflogen bei diesem ICC, bei diesem International Champions Cup. Der hat gar nicht gespielt, der ist da nur rumgelaufen, hat er Autogramme verteilt und hat mal eine PK gehalten und so. Also der ist schon eine Riesennummer. Eben, und das darf man nicht unterschätzen. Hat er das Gerücht? Habt ihr das Gerücht heute mitbekommen, dass Real Madrid auf die PSG irgendwie angeschwärzt hat beim Financial Fair Play Institut für Drogenforschung? Nee. Das soll wohl in noch viel größeren Dimensionen gegen das Financial Fair Play verstoßen, dieser Mbappé-Transfer. Und wie es aussieht, du das Gerücht müsste wohl PSG noch in dieser Transferperiode Mbappé irgendwie verkaufen, ohne Repressalien irgendwie zu zahlen. Und dann würde natürlich Real zugreifen dann, ne? Ich weiß nicht, ob das so der Wahrheit entspricht, aber das wäre natürlich ein Knaller, ne? Neymar würde sich freuen. Als ich die Zusammenfassung gesehen habe vom letzten Paris-Spiel und Neymar ein Elfmeter-Tor geschossen hat, Mbappé wurde dann später eingewechselt und schießt nochmal zwei Tore aus dem Spiel, der war so angeknuspert. Weißt du, da geht er da von Barcelona, weil er da nicht der König, der Gott unter den Göttern ist. Und dann kommt er zu Paris und dann kommt auf einmal dieser scheiß Mbappé. Ja, so ist es. Ja, aber der soll ja in der Vorbereitung auch ganz gut gemacht haben, die Sache, ne? 13 Tore, 8 Vorlagen letzte Saison. Alle 34 Spiele mitgemacht. Krass. Nicht schlecht. Und in der Vorsaison sogar 15 Tore geschossen. Also hat er zweimal hintereinander über 10 Tore erzielt und auch 16, 17 alle Spiele mitgemacht. Das ist ja wirklich eine geile Statistik eigentlich für den Vogel. Und jetzt die erste Saison, wo er nicht alle Spiele bestreiten wird, weil er ist ja verletzt. Ich habe das Gefühl, halb Gladbach spielt jetzt in Hoffenheim. Griffo, Schulz. Ja, der kam ja bei euch überhaupt nicht so richtig zum Tragen. Da weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, das lag am Trainer, weil der Griffo ja, war nicht so ein guter. Hey Chris, welches Spiel? Bitte? Moment, welches Spiel? Nochmal. GTA 2. Nee, Age of Empire. Okay. Ja, na gut. Nee, ich habe jetzt auch gerade mal ein Soundboard angemacht, weil wenn dieses tolle Geräusch da, das wenn man den Namen von Nico Kovac? Nico Kovac am Ende, genau. Habt ihr das Geräusch immer griffbereit? Ich versuch's gerade griffbereit zu kriegen. Ja. Danke. Ja. Immer griffbereit. Ach, aber es ist was sagt ihr denn? Mensch, ihr redet mir viel zu wenig Fach. Das liegt doch an euch. Nee. Das liegt doch nicht an mir. Ich habe hier eins, also nebenbei, währenddem ihr wieder rumferkelt, spreche ich hier noch super geile, interessante News ein zum Thema Fußball. Da kommt da schon wieder irgendwie so ein Soundquatsch dabei, Pocho aus dem Loch. Was sagt ihr denn das Rommel-Spiel? Mein Gott, Pocho. Jetzt haben wir den Pocho aber. Pocho, jetzt kann ich ja mal was verraten. So unter uns. Ich war immer jemand, der das cool fand, Sounds einzuspielen. Und habe nie verstanden, warum es niemand anders cool fand. Bis ich einen Podcast gehört habe, wo es andere eingespielt haben. Und dann wusste ich, warum man es nicht hören möchte. Ach, dann muss man halt Sounds, die kaum nervig sind, machen, wie sowas. Möchtest du einfach mal alle Soundchips hier kurz vorstellen, Pocho? Nein, ist gut. Weißt du, wer der überall anruft? Ja. Ich rufe überhaupt niemanden mehr an. Nein, okay. Bin jetzt seriös, tut mir leid. Gemalt. So, Spannung in der Allianz Arena. Noch geht's 0-0, aber jetzt kommt Kingsley Coman. Das ist wahrscheinlich der interessanteste Spieler in dieser Saison in der Bundesliga. Neben dem Witzel, da bin ich auch noch gespannt. Der hätte Bayern eigentlich auch gut zu Gesicht gestanden. So ein Witzel. Oh, direkt aufs Arschloch geschossen. Gibt's ja gar nicht. Oh. Ist der kaputt? Bikakcic. Ich glaube, der ist kaputt, oder? Nee, das war, glaube ich, einfach nur auf die Nüsse. Nee, auf die Hand. Soll sich nicht so anstellen, die dumme Sau. Warst echt auf die Hand, aber es war schon unten rum, oder? Nee, auf die Hand. Ja, naja, gut, aber die drückt's ja dann auch nochmal gegen den Sack. Stell die Schnitte so an. Das kann sogar mehr wehtun, als wenn du den Ball direkt in den Sack kommst. Ja, so ein Streifsackschuss ist schon schlimm, ne? Ja, das ist nicht schön. Aber vielleicht hat er so ein Tor verhindert, Bikakcic. Auch kein schlechter. Die haben schon keine schlechte Mannschaft. Also, ich möchte Hoffenheim hier nicht Qualität absprechen. Und vielleicht, das wird sich jetzt herausstellen, einer der besten Trainer momentan so in der Bundesliga. Es fällt mir schwer, es zu sagen, muss ich ganz ehrlich sein. Ja, das werden wir ja nächstes Jahr sehen dann. Da sind wir ja alle gespannt, ob wir das erst nächstes Jahr sehen. Ach ja, richtig, da waren wir ja noch gespannt. Ja, also erst nächste Saison. Ja. Tja, es bleibt irgendwie so dabei, dass. Habe ich was verpasst? Nee, gar nicht. Der Neuer macht jetzt hier in Pollersbeck gerade, der spielt Libero. Ich fände es cool, wenn jetzt einer von denen so in die Kamera gehen würde, so bei einem Torjubel und dann sagen würde, hier, Sie dürfen keine Frontalaufnahme. Sie begehen eine Straftat. Sie begehen eine Straftat. Kurze Frage nach Langenhagen, der Neuer, ja, der Manu Neuer, der ist ja jetzt auch sehr weit mit aufgerückt. Dass der einen guten Ball schlagen kann, weiß ich. Aber ist das noch ein bisschen offensiver als sonst? Mir kommt es nämlich so vor. Nee. Ich glaube, das liegt eher an der Spielsituation, die gerade. Das kommt immer auf den Gegner drauf an. Ja, weil der ja gerade wirklich am Mittelkreis war. Das kommt schon mal vor. Nee, das ist nicht. Also kommt wirklich auf die. Okay. Auf die Situation und auf den Gegner drauf an. Wenn du dann natürlich so einen Schalloy da vorne hast, dann lache ich mich halt tot. Aber, das kommt schon mal vor, wenn der da ganz vorne mitsteht. Ja, weil das ist das ja. Das wird gegen Paris nicht passieren. Das wirst du da nicht sehen. Vermutlich nicht. Das ist ja das Pollersbeck. Gedönse da, was der auch eingeführt hat. Und ich mag das ja eigentlich, die Art und Weise, wie er diese Torwartrolle ausfüllt. Ja. Aber hat sich ja dann gleich mal eingefangen, muss man so sagen, gegen Kiel. Durch sein riskantes Torwartspiel. Aber ich mag den Torwart. Pollersbeck. Ja, es gibt nicht wenige, die sagen, das ist ein zukünftiger deutscher Nationaltorhüter. Ich kann es nicht einschätzen. Kann ich auch nicht einschätzen. Es ist noch zu früh jetzt da. Da gibt es auch zu viele. Dazu höre ich auch mal ganz gerne. Da bin ich einfach zu weit weg. Was? Da bin ich zu weit weg. Von wo? Von Hamburg. Ja, ich auch. Um das zu beurteilen, sagen die doch immer im Fernsehen. Da bin ich zu weit weg. Gut, sicherlich. Oh, wer ist sie denn? Gleich. Koko Teleskop mit so einer Eulen hier beim Popcorn schnackseln. Und guck mal, alle gucken, da ist noch eine dabei, die bumsen da zu dritt nachher im Stadion. Sehr nice. Gar nicht. Schöne Nasen, oder? So, Alaba auf links. Nicht so schlimm verletzt, wie es ja schien. Doch, ist los nicht verletzt. Oh, Ribéry hingefallen. Ach du Scheiße. Ich glaube, ja. Ich sag mal, bei Ribéry, da würde ich mich immer irgendwie freuen, wenn einer dem mal direkt mit so einem Stollenschuh in die Fresse schlägt. Hör mal auf, was hast das du denn ist gegen die, ey, Ribéry ist das dreckigste Hurensohn-Dreckvieh, was es gibt auf dem Platz. Ach so, dann anders reicht mir so ein Antwort. Arschloch, was ständig die Leute irgendwie blöde angeht und in die Fresse kloppt und alles und das wird nie geahndet, also dem wünsche ich alles Schlechte. Die Unterhose war so wie der Aussicht alles Nico Kovac. Ja, Kovac. Geh mir nicht auf den Sack mit dem Scheiß hier. Der Kovac, den hasse ich auch. Mach ihn doch, pass auf, wir müssen nicht mehr daran erinnern, immer wenn er ins Bild kommt, machst du das Geräusch. Das kriegst du doch hin, oder? Mal sehen. Ich bin schon wieder so demotiviert. Ja, was denn so? Ja, aber warum denn? Weil es scheiße ist. Nee, ich weiß ganz genau, was mit dir los ist. Bei der Pubertädels gerade. Du hast nämlich jetzt Bock, eher eine Runde Project Cars zu spielen, als hier mit uns das Fußballspiel zu gucken. Ja, stimmt. Ja. Echt? Project Cars? Nee, das ist GT so gefloppt Sports. Auf Steam. Project Cars 2 jetzt. Ja, das ist aber auch so gefloppt. Ist das gut? Da ist der heute zum Mediamarkt gegangen, hat sich 3 frisch eingeschweißt. Hast du Spiele gekauft, nur um sie dann bei GameStop abzugeben? Nee, ich habe nur 2 abgegeben und 2 alte Controller. Oh, knapp. Das ist ja sowieso der Hit. Und dann habe ich ja noch mein lila FIFA-T-Shirt bekommen. aber ich hab mir überlegt, diese 2 alten Controller, die brauche ich eh nicht mehr. Weil, brauche ich halt nicht. Und dann nehme ich lieber das Project Cars 2 mit. Ja. Und gebe die 2 alten Controller ab. Da fahre ich besser. Und Project Cars 2, also da ist es mir bislang aufgefallen, bei FIFA nicht so sehr, aber bei Project Cars 2 ist es mir aufgefallen, dass so eine Pro doch auch... Enhanced, ja. Hast du was gemerkt? Erzähl mal bitte. Ja, es sieht halt einfach besser aus. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ausmacht. Ich muss aber jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe bis jetzt nur das 1er auf meinem Fernseher gespielt. Also das ist das erste Mal, dass ich das 2er gesehen habe. Es kann natürlich sein, dass es insgesamt nochmal optisch besser geworden ist. Wahrscheinlich schon, ja. Ich muss jetzt mal abwarten, wie GT Sports jetzt am Abend ist. Da wird gerade noch runtergeladen, die ganzen Daten und so. Aber bei FIFA zum Beispiel, da habe ich diese erste Partie Atletico gegen Real kurz gespielt, weißt du, wenn es noch alles runterlädt, das kannst du doch schon diese eine Partie spielen. Genau. Da habe ich jetzt keine große Verbesserung festgestellt. Also, weiß ich nicht. Ja. Wie sieht das jetzt, wie bist du jetzt aufgestellt, was Peripheriegeräte angeht? Hast du jetzt nur noch einen Controller und ein Lenkrad oder wie läuft das jetzt bei dir? Nee, gar kein Lenkrad. Gar kein Controller mehr. Ich kann mir kein Lenkrad leisten. Ach komm. Ich hole mir kein Scheiß-Euro-Lenkrad. Ja, warum denn nicht? Weil die scheiße sind. Ich habe dieselbe Diskussion schon mit dem Jordan gehabt. Der sagt auch mal, ja, hol mir mal eins. Dann sag ich immer, nee, das ist so, das mache ich 3 Monate und dann reicht mir das nicht aus. Ich möchte, wenn ich mir jemals so ein Lenkrad hole, ja, aber hole ich mir... Ist die finanzielle Gefahr nicht größer dabei, dass du dir dein 2.100-Euro-Lenkrad holst und dann auch nach 3 Monaten sagst, ich habe keinen Bock mehr drauf? Kostet nur 700. Oh, okay, ja, nee, das macht die Sache natürlich fett. Ja, pass auf, das Ding ist, dass du das auch für, sag mal, 550 wieder verkaufen kannst. Ja, dann mach das doch. Also, ja, aber das ist momentan zu viel Geld für mich. Ich möchte, und dann brauche ich auch noch so einen Sitz, das kommt ja noch dazu. Du willst das denn hinstellen? Ich klemm mir doch nicht so eine Scheiße da zwischen die Beine. Hier ins Podcast-Zimmer. Ja, das gibt doch diese komischen Klemmbretter da, die man sich da so zwischen die Beine hackt. Also, ach, ja, okay. Das Ding ist fast, also naja, das stimmt jetzt nicht ganz, aber vielleicht, ich würde mal sagen, jeder 10. Mercedes-Laden hat so einen blöden GT-Sports-Sitz bei sich im Verkaufsraum stehen. Kennst du da keinen, wo du mal sagen kannst, hier? Ja, ich habe es bei einem mal versucht, da war es aber schon also mehr oder weniger reserviert, so möchte ich es mal sagen, für einen anderen Mitarbeiter. Ja, ich sage mal so, wenn die wirklich geschenkt bekommen, das weiß ich ja noch gar nicht, ob die das irgendwie so... Selbst wenn nicht, dann schreiben sie es als Möbel ab. Nee, und das Ding ist, jeder Mitarbeiter, der ein bisschen was im Kopf hat, der versucht sich das Ding unter den Nagel zu reißen und bietet es dann bei eBay an. Die Sitze sind ja schweineteuer. Mit Sicherheit, kann ich mir vorstellen, ja. Also, das ist halt nicht so leicht. Wenn das jetzt in unserem Betrieb wäre, wäre das mit Sicherheit anders, aber ja, dadurch, dass ich natürlich da nur ab und zu vorbeikomme, da müsste ich schon einfach Glück haben. Das Project Cars 1 gibt es gerade für 11,99 in diesem Gamescom Sale in PlayStation Store. Das ist ein guter Kurs? Ja, das ist halt ein Spiel, da muss ich reinnörden. Also mal kurz spielen geht nicht bei Project Cars. Das ist High-Level-Shit. Das habe ich auch jetzt gleich wieder gemerkt. Das ist eine andere Herausforderung. Beim zweiten Teil? Ja, das ist halt einfach mega Simulation. Also das ist mit dem Controller fast nicht zu beherrschen. Ah, okay. Also es geht, du brauchst halt lange. Du musst halt enorm lang immer wieder dieselben Strecken abfahren und richtig lernen. Also das ist sehr aufreibend, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich, du kannst alle möglichen Hilfen anmachen, dann ja. Macht es aber nicht so Spaß. Also es ist auch so gemacht, wenn du das Spiel mit allen Hilfen spielst, dass es einfach keinen Spaß macht. Also ja. du hast dann so Effekte, kannst ja so einen Bremsassistenten zum Beispiel einschalten und dann hast du so Effekte, dass du auf einer Geraden auf einmal abgebremst wirst, so ganz kurz und ja. Spielst gar nicht du Assistenten? Warum. Nein. Nee, ich würde auch nicht machen. Ich mache das so. Wenn ich ein Spiel neu bekomme, dann mache ich so diese Linienführung und alles an, wo sie die Bremspunkte anzeigen. Ja, aber das würde ich machen. Das ist ja auch okay. Ja, aber das mache ich dann, umso länger ich fahre, alles aus. Okay. Was denn? Ja, da ist die Cola-Flasche ein bisschen aufgegangen. Okay. Ach, der Bittencourt hier mit einer tollen Annahme und dann natürlich schweres Foul von Alaba. Mit Absicht. Habt ihr mal einen Screenshot mitbekommen, dass der Alfonso da jetzt bei Montora Co-Kommentator ist? Ja, schlimm. Ja, geil, ne? Ja, ich höre es ja nur noch, ich gucke es ja nicht mehr. Er wird wahrscheinlich auch reden. Das kann ich noch am ehesten verkraften. Also das Schlimmste ist das Optische bei dem Idioten. Ja, das ist natürlich schwierig, ja. Oh, hast du das gesehen? Stark. Zwischen die Beine mit der Hacke. Der Nagelsmann dreht völlig durch unten. Stimmt. Unten rum? Ja, der ist völlig on fire unten rum. Das ist aber auch eine Strafe für jede Frau, wenn die den Nagelsmann abends befriedigen muss. Den Nagelsmann-Nagel? Ja, ich glaube auch, der riecht im Intimbereich. Weißt du, auf jeden Fall da irgendwie so eine unreine Haut, das sieht man ja schon. Das ist auch am Penis? Ich glaube, der ist untenrum gewachst. Ach, das weiß ich nicht. Zu wünschen wäre es. Ich kann mir vorstellen, die Leute, die sich die Augenbrauen so zupfen, dass die dann spätestens bei den verdeckten Haaren gar nicht mehr so viel sich Mühe geben. Also das ist da eher so rumwuchert, dass es da unten aussieht, weiß ich nicht, wie bei, oh, schlimmes Hempels hier auf der linken Seite. Ja, wie bei Hempels und dem Sofa von Adams. Gleich mal eine gelbe Karte, aber der Komor wälzt sich auch. Da halten in München alle den Atem ab. Ja, das ist wirklich so. Da gibt auch gleich einen Anmerker vom Komor. Der sagt, hey Bruder, was geht mit dir ab? Hey Bruder, schlag ihn lang. Rudi, was sollte denn das, Mann? Jetzt sagt er mal hier, guck mal, da wurde ich minimal getroffen. Also dieses Rumgetue da, das ist für mich jedes Mal ein Witz. Ich kann das nicht ertragen, dieses ewige Rumgebastel da am Fuß. Mein Gott, steh auf, du Hampelmann. Ja, mein, der hat ja am Fuß getroffen. Was ist denn los? Versteht ihr das? Dass ich das ist doch, hat doch nichts mehr mit Männlichkeit zu tun. Also weißt du so. Aber das werden die doch, bekommen die doch auch beigebracht. Ja, ich weiß. In der Akademie, aber, an der Basis. Aber wenn du so ein Typ bist, ja, wie Coman oder wer auch immer jetzt da auf dem Platz steht, da musst du auch so ein bisschen Stolz und Ehre mitschwingen, dass du nicht wie so eine scheiß Pussy da dich gleich auf den Boden wälzt, wenn dich mal einer ein bisschen am Fuß berührt. Also, das ist ja peinlich manchmal. Also jetzt da war es ein Foul, gar keine Frage, aber ihr wisst ja, was ich meine. Gibt's ja auch leichtere Berührungen, die dann zu fast, ja, todeskampfartigen Szenen führt. Ja. Oh, Lewandowski schon ein bisschen angegraut. Wollt ihr euch auch so auf das Resident Evil 2 Remake? Nee. ich muss sagen, der Jerome Boateng, der lässt sich ja immer wieder was mit seinen Haaren einfallen. Das finde ich ja klasse. Ja, das stimmt, ne? Das stimmt. Ist das toll. So, und was haben wir da? Also, es gefällt mir schon mal, dass diese adäquaten Mittel von früher bislang noch nicht so fruchten. Diese Freistöße auf Lewandowski oder auf andere große Spieler. Süle ist da vielleicht jemand. Und die man da nochmal in den Hut werfen darf. Hm. Ja, die Ecken sind ja, noch nicht richtig. So präzise. Das Umschaltspiel, das wird von Hoffenheim auch noch ganz gut jetzt gerade unterbunden. Guck mal, der Kimmich. Der gibt sich immer Mühe, ne, hat man das Gefühl. Dem ist man auch nicht sauer. Böse. Ja, der ist auch selten der schlechteste Spieler auf dem Platz. Ja, das wie Philipp Lahm früher. War auch nie der schlechteste. Ja! Oh, Müller. Nee, auch noch Müller. Oh, nee. Das ist viel zu früh. Warum kann der nicht so einen Fortnite-Jubel machen? Oh, das wäre schön, ja. Nee, so ein Depp würde ich gerne von ihm sehen. Den Kreuzbandriss, genau. Das würde ich von ihm sehen. Oh, den Müller, der jetzt mittlerweile schlägt diese Sympathie, die ich mal für 5 Minuten hatte, wirklich in blanken Hass um. Ist das eine dumme Sau, wenn ich den schon grinsen sehe, du dummer Fickfrosch, du verpiss dich da, du dumme Sau. Jetzt gehst du aber. Oh, ich hasse den Verein so sehr. Tut mir leid. Ich gönne es da wirklich niemanden. Bei Bayern München. Es gibt wirklich kein. Und dann dieser scheiß Bär da. Bernie Alter. Ist das, Bernie. Guck mal, da sitzt eine Familie auf dem rosa Telekom-Sofa in magentafarbenen. Sind aus Stralsund oder so. Herr Müller, das ist eine dumme Sau, du, wenn der da rumhüpft und sich freut wie so ein kleines Kind. Ich kenne so Typen. Ich weiß genau, was das für ein Typ ist. So ein arroganter Schnösel ist das. Ja. Der immer so einen süffisanten Spruch. Ja, genau, mit seinen scheiß Pferden da. So, ja, ja. Aber Pocho, du hast was Richtiges gesagt. Dieses 1-0 fällt viel zu früh. Ja. Das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Obwohl, es kann natürlich auch so eine Art Wake-up-Call sein. Ne? Auch das kann natürlich der Effekt sein. Aber vielleicht ist. Aber warte, bleib mal dabei. Wenn das so einer ist, was soll denn jetzt passieren? Was soll denn Hoffenheim jetzt machen? Die können ja nur offensiver werden und da freuen sich die Bayern schon drauf. Ja, das weiß ich. Du kannst doch nicht mit so einer Mannschaft wie Hoffenheim die Bayern hinten einschnüren in der 25. Minute am Saisonstart. Das glaube ich nicht. Ja, aber wann denn dann sonst? Lieber, wenn du schon 3 Spiele verloren hast und den Schalk im Nacken sitzen hast? Nee, aber ich glaube, dass Bayern München jetzt hier mit diesem 1-0 erstmal ganz gut leben kann. Das und ist genau verdammt weiß, richtig. Wahrscheinlich werden sie jetzt auch nachlegen, wenn das so weitergeht. Weil wenn du mal beobachtest in dem Spiel, die Räume sind schon sehr weit offen, komischerweise. Stimmt, ja. Aber auf beiden Seiten. Ja, nee, so viele Offensivaktionen habe ich von Hoffenheim noch nicht gesehen, dass ich das beurteilen kann. Nee, ja, das stimmt. Das wird dann so 20 Meter vom Tor wird das alles ein bisschen enger, aber viele Fehlpässe von München, das ja, könnt ihr jetzt schon sehen. Man sagt, also mein alter Trainer hat gesagt, viel klein, also immer dieses... Komm mal jetzt auf links, ich muss es sagen, Pocho. Ja, problemlose Kunst, ne? Ja, genau. Ja gut, ist halt einfach auch gut verteidigt dann von München. Ja gut, davon muss man aber auch ausgehen, ne? Also man ist ja jetzt nicht hier... Wie hieß der Gegner, gegen den die ein Tor geschafft haben? Keiner weiß. Im Pokal. Aber es hat gereicht. Dachau oder sowas. Darauf kommt es an. Aber ich meine, man muss ja mal sehen, wie Gladbach im DFB-Pokal gespielt hat. Ne? Das ist. Ja, wir wissen es doch. Gegen den Fünftligisten. Ja, das ist doch völlig egal. Was ist denn der Unterschied da dran dann in dem Moment? Das sind keine Profis. Ja gut. Waren meine Gegner auch nicht. Profis? Doch. Meine Gegner waren Profis. Ja, deine Gegner waren Profis, das ist richtig. Ja, bei dem anderen Verein, da weiß ich nur, dass die Fanartikel des HSV noch vor dem des Vereins im Postladen platziert waren im Ort. War ein großer Eklat. Das habe ich auch gesehen, ja. Ja, das ging nämlich gar nicht, haben sie gesagt. So, come on. Ah, der soll mal was Geiles machen. Also dem finde ich nur, also, weiß auch nicht, hast du. Ja, Bastian, sprichst du doch mal aus. Nee, ich will es ja nicht. Ich will ja alle Bayern hassen, aber den Come on finde ich dann doch gut. Und Rodriguez und Kimmich. Ja, Rodriguez finde ich auch gut. Nee, Kimmich nicht. Das ist eine dumme Sau. Ja, weil Stuttgart da jung ist, oder was? Nö, ich bin da neidisch und gönne ihm das einfach nicht. Das ist aber ehrlich. Das finde ich auch gut. Dann bin ich auf deiner Seite. Nö, das hasse ich den auch. Siehste? Ich weiß, wie man Leute überzeugt. Ja, genau. Also, du bist ein Menschenfänger. Ein Trendsetter. Menschenfänger. Der Schindelmeiser des Podcasts. So nennt man mich. Eschgerampe. Jetzt ist ja spannend hier, ey. Puh. Können die Hoffenheimer den Abwehrriegel knacken? Hier, Hammern! Geiler Abschluss. Der Neuer hat sich kurz erschrocken. Als Neuer rechnet man ja mit, dass dann wirklich was kommt und dann kommt da so ein abtropfender. Und meistens sind das die Momente, wo man sich verletzt, weil man überrascht ist. Dann steht falsche er mit Bewegung zur Wand. Ulreich hat ja eine katastrophale Vorbereitung gespielt. Sag mal, Ricky, du als auch The Zone-Fan. Ja, das ist so. Das ist auch so erfrischend und das ist so locker und das ist auch in Phasen, die jedes Fußballspiel hat, zwangsläufig, wo es dann mal ein bisschen ruhiger und langweiliger ist. Warum kriegen es und ARD und ZDF und alle anderen nicht hin, einfach mal Play-by-Play zu kommentieren? Da setzt du doch einen noch hin und dann reden die miteinander. Wieso geht das nicht? Ricky. Ja, warte mal. Was ist denn, brauche ich denn? Ich analysiere gerade das Spiel hier. Ja. Mach mir nebenbei Notizen und. Nee, du fährst gerade die PlayStation hoch, du Wichser. Quatsch. Echt? Das stimmt doch gar nicht. Du pubertierst aber richtig, oder? Der fährt doch gerade wieder eine Runde. Ey, go back. Ich sehr gut. Ich möchte unbedingt was erleben. Ich habe ja meinen besten Kumpel auch dazu gebracht. Ich möchte unbedingt was erleben, der neue Roman von Pocho 81. Ich habe meinen besten Kumpel ja auch dazu gebracht, dass er Steam und so weiter und totaler Fallout-Rookie ist und es jetzt wirklich kaum abwarten kann, dass der neue Teil rauskommt. Ich warte darauf, dass bei Ricky sowas auch stattfindet. Was? Ja, dass irgendwie so eine Deadline für so ein Spiel kommt und du dann wirklich vor dem Ding sitzt und wartest dann 12 Uhr, dass du anfangen kannst mit der Beta oder so. Ich zahle niemals für ein Spiel. Na, ah, sag in der Gaming-Branche. Nie, nie. Schon mir auch. Ich habe mir auch das Spider-Man-Spiel vorbestellt, gebe ich ja zu. Nee, ich zahle nicht so viel Geld für ein Spiel. Das ist mir einfach zu teuer, aber ich finde es cool, wenn es Leute machen, ist ja geil. Hobby, fertig. Aber diese Preise, der Preisverfall vor allem, der ist, ja, der ist den ertrage ich nicht. Also, ja. Das ist für mich Konzert das Allerschlimmste. Das habe ich GTA 5 dieses Jahr für 9,99. Das ist aber Spottpreis. Ja gut, aber GTA ist so ein Spiel, wenn du das zu Beginn gekauft hast, für 70 Euro musst du jetzt im Nachhinein sagen, es gibt, glaube ich, kaum ein Spiel, das so über so lange Zeit so gut supportet wird und noch so viel gespielt wird. Also da hast du wahrscheinlich jetzt genau das Spiel rausgepickt, was man getrost hat für 70, 80 Euro kaufen können. Ich hab's dreimal gekauft. Ich hab mir dieses Jahr zwei Spiele zum Vollpreis geholt. Das eine war nicht mal ein Vollpreisspiel, das war das Dark Souls Remaster. Das hat 39 Euro noch was gekostet. Und dann habe ich mir God of War geholt. Wobei, das war eine GameStop-Aktion, 9,99. Ich habe mir eins geholt. Mario Kart Deluxe. Mario Party? Mario Kart Deluxe habe ich mir geholt zum Vollpreis. Und dann hole ich mir dieses Jahr noch relativ zeitig, also jetzt das Spider-Man-Spiel für PlayStation. Oh, war es kein Abseits, shit. Oh. Und Red Dead Redemption 2 hole ich mir natürlich. Ja, toll. Ja, deswegen habe ich PS Now gemacht, wegen Red Dead Redemption 1. Hast du das noch nie gespielt? Nee, habe ich noch nie gespielt. Das Spiel musst du machen. Ja. Musst du machen. Ja, das Problem ist, dieses PlayStation Now ist eine Katastrophe. Ja. Also das ist so. Aber die Download-Funktion kommt, ne? Sehr bald. In den nächsten 2 Monaten? Weiß ich nicht, aber. Solange kommt noch dieses Jahr. Ja. Ja, ich verstehe auch nicht, ich verstehe es nicht, ich weiß natürlich schon, warum sie es nicht separat anbieten, weil das so der PS Now, das soll so das Ding sein, warum Leute sich PS Now holen. Ja, genau, PS Now ist, Deutschland ist nur für PS Now das falsche Land. Das ist ja okay, wenn es da auch eine große Anzahl an tollen Spielen gäbe, aber diese Auswahl ist ja ein Witz, also. Ah. Wie gesagt, das Red Dead Redemption, wer es noch nicht gespielt hat, so wie ich, klar, da kann man es mal machen. Ja, absolut. Und halt, um Dinge mal zu probieren, wer spielt denn WWE 2K15 oder so? Auch. Ja, aber das habe ich natürlich schon gespielt. Ja. Das ist ja genau das, was ich meine. Wenn du jetzt neu auf eine PlayStation wechselst, ist es eine Option, aber da die Übertragungsqualität so bescheiden ist, ist es auch wieder gleich keine Option. Also, ich dachte wirklich zeitweise, ich gucke ja wirklich so ein 480p-Video. Das geht gar nicht. Und noch krasser ist das, wenn du Rennspiele spielst. Genau, das geht gar nicht. Ja, da musst du ja schnell nachladen. Ich bin auf der Nordschleife gefahren und das sah aus, wie wenn ich auf Twitch fahre. Streame. Oh. Nee, das hat mir nicht gefallen. Guck mal, Nico Kovac hat sich eine Regenjacke angezogen. Ein Anorak, wie meine Mutter früher gesagt hat. Ein Anorak! Siehst du auch die Kapuze an, ne? Kovac, danke. Es lag nicht an mir, sondern an meinem Daumen. Ja, irgendwie. Der Daumen war's. Bist du auf Daumen? Ja, immer wieder erzähle ich die Anekdote gerne als mein geliebter Tommy Wosch. Oh Gott. Weißt du überhaupt, wer Tommy Wosch ist? Nein, ich übertrage mit dir seit 4 Jahren oder noch länger Podcast. Länger, länger. So, hast du bei Tommy Wosch schon mal das Werk, hast du das schon mal verfolgt überhaupt, Herr Pocho aus Grevenbroich? Ja, habe ich. Tommy Wosch ist einer der absolut größten Radiomoderatoren der letzten 30 Jahre, würde ich mal so sagen. Das kann man schon so sagen. Also, gibt nicht viele, die geiler sind als der. So, der hat sich nämlich hingesetzt, damals noch im Olympiastadion, in den Katakomben, hat er eine Presseakkreditierung bekommen. Und Bayern München wurde geschlagen von Bayer Leverkusen. Und da saß der Daumen zum Interview. Da ist Tommy Wosch vor versammelter Mannschaft aufgestanden. Und ihr wisst es, damals war es das Top-Duell der Liga. Da war also richtig was los im Presseraum. Und hat gesagt, Herr Daum, wenn Sie jetzt hier die Bayern geschlagen haben, dürfen denn Ihre Spieler dann mal auch am Daumen lutschen? Und ich sag dir, das sind Cojones, wenn einer sich da hinsetzt bei den ganzen Leuten und so eine Frage stellt. Oh! Dann, den musste machen. Den musste machen, aber da haben wir es halt wieder. Joe Linton gegen kleine Gegner kann er's, gegen die ganz Großen nicht. Kennst du den? Ja, ich bin nur auf den aufmerksam geworden, weil alle gesagt haben, dass der nach seiner Leihe so, ja, zugelegt hat. Der wurde, ach, der ja, ist nicht neu. Nee, der wurde vor 2 Jahren oder so geholt und hat das dann nicht so richtig gezeigt, was man sich von ihm erhofft hat und wurde dann ausgeliehen und da hat er ganz gut gespielt. Ich müsste jetzt den Verein googeln. Alle waren begeistert in der Vorbereitung von dem Spieler und er hat das auch in Spielen jetzt hier im DFB-Pokal und so gezeigt, dass das jemand ist, mit dem es zu rechnen, aber es klang für mich schon so ein bisschen durch, dass das ein Spieler ist, der gegen schwächere Gegner vielleicht brilliert und dann gegen etwas bessere eher abtaucht. Ist jetzt zu früh, das schon hier auf das Spiel anzuwenden, aber ja, so eine Chance muss halt reinmachen, wa? Den musst du machen. Er ist aber interessant, also ich finde ihn schon interessant. Das ist so ein typischer Hoffenheim-Spieler. Das könnte sowas werden wie Firmino oder so, aber ist schwer zu sagen. 22 Jahre alt ist natürlich auch noch nicht das Alter, wo man Firmino hat Sonntag Vatertag eine durchwachsene Leistung abgeliefert. Das ist ja schön. Gegen Rapid Wien, da hat er gespielt. Bei Rapid Wien und im DFB-Pokal, gut, das ist jetzt nicht unbedingt gerade ein Gradmesser. Ich weiß gar nicht, gegen wen die gespielt haben, aber die haben, glaube ich, 6 oder 7-1 gewonnen, oder, Hoffenheim? Hat er 3 Tore ja, geschossen an, und eine Vorlage. Ja, kommt Tore geschossen haben. Das ist halt ganz elementar wichtig, Ricky. Das stimmt. 7-1 kannst du nur gewonnen haben, wenn du auch genug Tore geschossen hast. 3 Tore und eine Vorlage ist selbst bei einem 10-0 gut. Ist nicht 7-1. Bei einem 10-0, wenn du 10-0 gewonnen hast, hast du noch lange nicht 7-1 gewonnen. Ja, das stimmt, wenn man so rechnet. Da ist einiges dran. Der oh, Wehepass hier von Levi. War, wie? Von wo kam der denn? Das muss ich jetzt mal rausfinden. Von Recife. Recife war es dran. Ging er nach Hoffenheim für überschaubare 2 Millionen. Und dann ging es weiter zu Rapid Wien. Tja, Dinge gibt's. Wisst ihr eigentlich, dass Rapid Wien, der Kader von Rapid Wien, der gesamte Kader, kostet so viel wie ein Pavard. 35 Millionen. Sehr lächerlich, die Liga. Da kann man mal machen, die Bank, oder? Goretzka, Hummels, Robben, Rodriguez. Ja, Hummels und Robben, die gehören ja mittlerweile schon zum Betreuerstab, glaube ich. Und der Goretzka, okay, da fragt man sich natürlich schon, warum spielt die. Wie findet ihr denn den Goretzka? Hättet ihr den auch gerne in euren Reihen? Nee, wir haben genügend bessere Spieler. Ey, du bist wirklich. Also es natürlich, kann ja sein, was ist denn das für eine Frage? Kann doch sein. Was aber ihr habt den ja nicht verpflichtet, weil ihr so einen Spieler brauchtet. Sondern um Schalke zu ficken. Das ist halt der Unterschied. Natürlich hätten wir den gerne in unseren Reihen. Ist Goretzka der nächste Schlaudraff? Eher der nächste Rudi. Also nein, spielt das glaube ich auch nicht. Trotzdem nicht anerkannt, sozusagen. Nee. Ich glaube nicht, dass Goretzka so ein richtig wichtiger Spieler auf Langzeit wird bei Bayern. Das glaube ich auch. Der war er, der Kovac. Oh, weg. Ich glaube, das glaube ich nicht. Und der Rudi ist ja im Endeffekt auch jemand, wenn der spielt, das ist jetzt nicht so, dass er richtig 30 Spiele oder so gemacht hat. Ja, weil der bringt ja seine Leistungen, aber auch nicht viel mehr. Ja. Also das ist jetzt keiner, der einen Unterschied macht, aber du fühlst dich jetzt nicht unbedingt schlecht mit so einem Rudi im Mittelfeld. Fuck. Alter. Der kann aber halt aussehen lassen, ey. Meine hat schon mehr Qualitäten auch nach vorne und der ist schon dynamisch. Ja. Also, das ist kein Rudi. Nee, das stimmt. Aber er hat vielleicht dann eher nochmal so einen Lapsus drin, den würde ich jetzt dem Rudi nicht unbedingt zusprechen wollen. Also ich denke mal, Goretzka hat seine Stärken im Vergleich zu Rudi eher in der Offensive. Und Rudi ist halt wirklich dann in der Defensive gut und im Temperieren des Spiels. Oh. Ja, im Temperieren des Spiels maximal ist eher so ein spielerisches Mauerblümchen. Was ich aber nochmal über Rudi sagen wollte, im größten Moment fett, von Sebastian Rudi, das war in der Vorberichterstattung zum DFB-Pokalspiel von Bayern jetzt letzte Woche. Da haben sie ein Interview geführt mit dem Bürgermeister von diesem Dorf. Und da hat er gesagt, wir sind schon ein bisschen stolz, dass gleich irgendwie in einer Stunde Robben, Ribéry und Rudi hier einkehren und so. Das fand ich schon schön. Die 3 großen erstes FC Bayern. Ja, ja. Schön. Der Coman liegt mir viel zu viel auf dem Boden. Und der Adams hat schon gelb. Darf man nicht vergessen. Das ist interessant, was da abgeht. Ich hatte gestern einen schönen. Und Videoschiedsrichter gibt es auch wieder, darf man nicht vergessen. Videoassistent. Kalibrierte Abseitslinien gibt es auch, ne? Ja, auf die freuen wir uns, oder? Ja, auf die freue ich mich so richtig. Kalibrierter. Hat das eigentlich was mit dem Kalmund zu tun? Diese naja, wollte ich gerade sagen, da ist das Wort Kali doch schon drin. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich hier dieses erste Spiel sehe, ich habe schon megamäßig jetzt dann doch Bock auf die neue Saison, aber mehr so mit dem VfB, muss ich sagen. Also dieses Sonntagsspiel, da freue ich mich drauf. Und natürlich diese Konferenz ist auch immer niedlich am Samstag. Gucke ich mir gerne an. Morgen leider am Steinhuder Meer. Oh, kann da ich ist keine Konferenz. Der Nagelsmann hat sich original die scheiße Augenbrauen tupfen lassen von dem ich Spiel. Ich finde das aber süß. Das geht nicht. Süßer Boy. Du kannst ja nicht als erwachsener Mann die Augenbrauen zupfen lassen. Das geht nicht. Ui, schöne Annahme hier. Oh, ich finde, das Schiedsrichtertrikot ist so ein bisschen back to the roots, weil ich kann mich erinnern, als ich aktiver Schiedsrichter war, und das ist wirklich lange her, da war es sehr hip, ein grünes Schiedsrichtertrikot zu tragen. Und jetzt ja. Das ist aber ein neues Grün, ne? Das ist ja, das so ein Neongrün, das ist ein Tron-Grün sozusagen. Ne? New Green. Bosch-Grün. Bosch-Grün, ja. Tommy Frosch. Oh, habt ihr das gesehen? Ja, das war so gewollt, glaube ich sogar. Ne? Ich glaube, befürchte auch. Ja, nicht schlecht. Kevin Vogt, ne, das ist auch einfach ein Bagger. So blond, ja, der ne? sollte ja, oder war im Gespräch bei euch in München. Aber ja, ich hurte das. Das ist gut. Ich hurte das, ja. Hm. Meint der Boateng geht noch? Nee, ne? Jetzt, wo nee, ich glaube nicht mehr. Magazin hier rausbringt. Ich wüsste Boah. Nicht zu wem vor allem. Also Paris, ich glaube da nicht so richtig dran. Dass ich glaube auch nicht, eben wegen des Financial Fair Plays, ne? Und Italien ist raus. Nicht nur deswegen, sondern weil das schon so ewig geht und es scheint ja nicht unbedingt an Bayern München zu haken. Also ich glaube nicht, dass es an Boateng liegt. Ich glaube eher, dass das Interesse von Paris nicht so groß ist. Ja. Ja, der soll, ey, der ist doch gut aufgehoben in München, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da hat er seinen Platz. Die Frage geht jetzt ausdrücklich nicht an Ricky. Pocho. Mhm. Findest du das auch ein bisschen geil, dass der Tuchel Trainer bei Paris ist? Ja. Das, aber das liegt nicht an, das liegt aber daran, dass es einfach ein deutscher Trainer ist. Ich finde Tuchel jetzt nicht so unglaublich interessant. Ja. Ich finde aber, dass die Möglichkeit, da ein Projekt reinzugucken, wie es ja da auch ist, genau wie in Leipzig oder sowas, finde ich sehr, sehr interessant. Ja. Ich habe natürlich ausdrücklich Ricky nicht gefragt, weil er mir dann auch gekommen wäre mit der deutsche Trainer, ist mir doch scheißegal, wo der trainiert und so. Aber ich finde das auch, geil, dass ein deutscher Trainer eines der größten weltweiten Fußballprojekte leitet, sage ich jetzt mal. Ja, und der sieht schnieke aus im Anzug, muss ich ihm auch sagen. Toll. Toll. Sehr dünn. Sehr dünn. Auch dünnhäutig, ne? Ja, dünnhäutig. Ja, was wiegt er wohl? 70 Kilo? Wenn er die wiegt, wa? Gibt es das bei Wikipedia? Gewicht? Nee, ne? Nee, das gibt es bei Wikipedia. jetzt ist Prime. Jetzt müssen wir nicht aufhören. Ricky, wir müssen das Projekt einstellen. Besser wird's nicht mehr. Macht er nicht mehr mit. Der dreht gerade wieder eine Runde mit dem Bugatti Veyron. Veyron. Im Bugatti Veyron. 500 PS, 187, Alter. Nico Kovac. 187. Rav Kamora, ja. Wir kommen im Karawan im Bugatti Veyron. Bugatti Veyron. Vicky, du spielst doch wieder, ne? Nein. Ich finde das aber auch gar nicht schlimm. Er kann ja ruhig spielen. Ich spiele nicht. Ja, du könntest es, wenn du möchtest. Mach natürlich, doch. Ich kann alles. Ja, natürlich kannst du alles. Ich kann mich vor allem mal bedanken. Patreon.com/ Dietercast. Das ist the way to go, muss man sagen. Ohne euch wäre das nicht möglich, dass wir uns hier treffen, weil das ist Boateng hier im Kopfduell mit irgendeinem Spieler, den ich nicht kenne, von Kader Rabeck. Ich habe auch seitdem das Patreon gibt hier bei uns. Das will man ganz kurz sagen, ist wichtig. Wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung. Patreon.com/ Dietercast. Das motiviert uns hier hinzusetzen und diese Spiele zu kommentieren und eben nicht die neue PlayStation Pro anzustellen. Genau, seitdem es Patreon hier in diesem Projekt gibt, habe ich auch gar keine Angst mehr, dass so eine gewisse Korrosionsgefahr hier irgendwie herrscht. Also ich ganz entspannt. Patreon ist wie Teflon, ne? Teflon. Teflon, das war Teflon, doch im Battlefield immer dein Nickname. Ich bin aber heute auch im Rap-Game bin ich halt ganz vorne dabei. Im Rap-Game? Mhm. Nagelsmann unterhält sich mit Baumann, da werden ganz konkrete Anweisungen gegeben. Du gehst vorne links und rechts und Mitte. Na, ja, aber ich sollte doch dahin getreten, aber was ist los hier? Ja, ey, kommt mal zurück hier, sonst gibt's auch. Der Kevin nimmt mir jetzt meinen Platz weg. Und Ribéry, Humpitsch. Wütend vom Platz. Der ist. Und die 7 hat er sich wieder reinrasiert. Richtig cool, also das ist ja mal richtig geil. Also die Idee, da würde ich mal gerne wissen, ob er selber drauf gekommen ist. Mit 35 ist das richtig cool. Ja. Da will ich echt mal wissen, ob das seine Idee war oder ob das der Friseur gesagt hat. Mhm. Also sollte es der Friseur gewesen sein, dass man einfach mal sagt, wo er hingeht zum Friseur. Ich war ja auch in den Kabinen vom FC Bayern und da hängen ja auch so kleine Spiegel. Übrigens, die Kabine des FC Bayern ist relativ klein im Gegensatz zu anderen Top-Stadien Europas. Hat aber einen Grund, und zwar soll damit das Teamgefühl gefestigt werden. Das ist ähnlich wie bei uns. Wir sitzen auch nur in einem ganz kleinen Kabuff hier, ne? Moment mal, Coman hat so abgewinkt. Was ist da los? Abgewunken? Ja, das war aber auch krass, das Foul. Also, das war schon ein übles Foul, aber hat er signalisiert, es geht nicht mehr? Der kaputt? Ja, aber im Grunde genommen ist er auch durch. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Shit. Das war aber beim Foul, ne? Das ging wirklich nur auf den hinteren, aufs Standbein. Ja. Und guck mal jetzt nochmal. Schulz. Ja, vor allen Dingen, der knickt dann nochmal so. Ja, ja, am Knöchel, ne? Ja, ja. Es sieht so aus. Und er sagt gleich, das war's. Uiuiuiui. Nee, das wäre bitter. Er hat gesagt, die Pizza ohne Käse im Brand. Ja, genau. Ich glaube, mit Anchovy. Ich sehe ihn so gerne. Kalle Rummenigge. Ich sehe ihn so gerne. Ist einfach ein Mann, der weiß, wie man so ein bisschen auch auf Understatement macht, muss man sagen. Ja. Handy weg. Hinten steht's. Handy weg. Handy weg. Stand das da auf der Jacke vom Schiri? Aber das hat der Kovac jetzt auch gemacht, letzte Woche, eingeführt. Ja, meinen die damit etwa, dass man den nicht filmen darf? Hier, neuer Bayern-Spiel. Oh, jetzt hat er ja mit. Da würde ich gerne ein Außenmikrofon haben. Ey, wenn... so wird es verwirrt. Ich suche mal einen passenden Brazzo-Sound raus. Oh ja, Brazzo-Sound. Da bin ich mal gespannt. Yalla, yalla, Habibi. Also nochmal, dietercast.com. Nee, andersrum. Patreon. Oh, Alter, der muss ja. Das sieht gar nicht gut aus. Ribéry macht ihm Mut. Aber Mensch, Kingsley, wir bestellen uns gleich noch eine schöne Pizza ins Hotel und dann. Der weint da auf dem Platz. Wer? Weißt du, was war jetzt die letzte Verletzung genau? Weißt du es noch? Wo er so lange weg war? Das war sein Meniskus? Jetzt, wo du es sagst, könnte ich es mir vorstellen, aber du hättest ja zum Beispiel auch Gehirnerschütterung sagen können. Jetzt rattert es gleich wieder bei Brazzo. Guck mal, die haben alle Apple Watches. Ja. Oder immer, wenn ich da Brazzo so langlaufen sehe, dann könnte ich mir auch so eine gute Benny Hill Musik irgendwie vorstellen. Die habe ich, Moment. Ja. Also, Chris, du bist selber schuld. Die haben alle Handy weg. So, jetzt warte mal ganz kurz. Ich will mal kurz gucken, ob es jetzt hier nochmal irgendwie was Gröberes zu beanstanden gibt. Wie? Nee, nur gelb. Ja, für Schulz. Also. Ja, nee, das war schon im Kampf um den Ball. Ich kann da schon eine gelbe Karte nachvollziehen. Alles andere wäre auch dann vielleicht jetzt sehr krass. Aber vielleicht. Ja, sie wäre das, jetzt natürlich, Moment, dass der wäre den Ball das jetzt eine ganz geile Situation, um mal einen Videoschiedsrichter einzuführen, dass er dann auch mal sagen kann, Moment, ich gucke mir die Szene nochmal da an. Ja, das stimmt. Ja, aber das geht nur, also es kann ja erstens mal, kann es ja sein, dass der Coman ist nicht zum Scherzen. Der guckt da schon so niedergeschlagen. Nee, aber das Ding ist, der darf ja nur, also erstens mal kann es sein, dass er sich das nochmal angeguckt hat, aber er darf ja bei Fouls nur einschreiten, wenn es so um eine rote Karte geht oder so. Ja, eben drum. Ja, vielleicht hat er aber für sich gesagt, nee, das ist nicht, okay, das ist keine rote Karte und dann kriegst du das nicht mit. Das ist ja eben mit ein Problem bei dieser ganzen Videoassistenzgeschichte, dass du am Bildschirm nicht viel mitbekommst, sondern immer nur, wenn Fakten geschaffen werden und im Stadion. Das soll sich ja bessern angehen. Können wir kurz festhalten, dass Coman der auffälligste Spieler war? Ja. Gut. Vor allem können wir festhalten, dass das bislang die beste Hoffenheimer Aktion war. Oh, da geht einer zu Boden. Es sinkt ein Spieler zu Boden. Javi ist es, glaube ich. Javi. Man muss immer warten mit lustigen Sprüchen, sowas wie Herzinfarkt oder so. Man weiß es ja nicht. Also, nee, aber in dem Fall ist es, glaube ich, keiner. Es sieht nur danach aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt möchte ich mal sehen. Der Mann ist, weiß ich nicht, wie groß, 1,88 und wiegt 85 Kilo. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein unglaublicher Schlag das war. Der Das muss Harvey ein Schlag an Martin. Aber der Martin, das ist nicht so der Schauspieler. Okay, jetzt gucken wir mal hin. Ja, nee, das stimmt, das geht ja gar nicht. Also, dass das er da überhaupt nochmal aufsteht, das gibt's ja gar nicht. Joe Rogan hätte jetzt dieses gemacht. Joe Rogan hätte das gemacht und ich kann mir auch vorstellen, dass direkt so ein Arzt ins Oktagon gestürmt wäre. Ja. Ja. Stitch, hol Stitch und wirst sofort Vaseline ihm ins Gesicht schmieren. Das gibt's ja gar nicht, dass er das überlebt. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Iron Man des FC Bayern, der. Ja. Wie heißt er? Martinez. Ich verliere da jeglichen Respekt. Also, das ist bei meinen Spielern auch so. Dieses Ja, genau, das musst du dann bei deinen Spielern auch so sehen. Ist bei mir, genau. Ich will das. Du, natürlich, meine wenn ich einen Elfmeter so, ja, ne? zugesprochen bekomme für so einen Scheiß, freue ich mich natürlich auch. Klar. Mir geht das einfach auf den Sack, weil das ist so ein komisches, luschihaftes Gehabe. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe das, wo ich selber gespielt habe, natürlich, ich habe nur zweite Liga gespielt, aber selbst da habe ich immer gesagt, nee, entweder, wenn ich liege, dann muss es wirklich so schmerzhaft sein, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Ja, richtig. Bist ja ein Mann. Ich komme mir da einfach doof vor. Oh ja, Revanche faul. Und Müller, hau ab, du dumme Sau, du! Dem hau ich das Handy auf die Fresse! Du dummes Vieh, du Scheißloch, du! Das ist ein mistiges Dreckshuhn, so ein Schwein, du! Revanche? Halt deine Scheiße! Wenn ich diese dumme Fresse schon sehe, das ist genauso ein auf dem Schulhof, kriegt nie was ab und dann erwischt man ihn einmal und dann hat er nicht die Eier dazu zu stehen, dass er hier gefault hat. So ein dreckiges Mistschwein, dem knurr ich die Schnürsenkel zusammen nachher, du unten dummes Schwein. Revanche? Ich hasse diesen Müller mittlerweile. So, jetzt abartig. Sehen wir Nagelsmann, dann. Ich möchte jetzt aber noch jemand anders sehen, bitte. Naja, kommt nicht ins Bild. Warte. Hä? Der Kovac. Und dass der dann Kovac immer noch so rummeckert. Ey, das war doch ein klares Foul. Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte er sich darüber beschwert, dass es nicht gegen ihn gepfiffen wird. Können wir aber sagen, dass diese hitzige Endphase der ersten Halbzeit der Partie gut getan hat? Ja, es gibt der Partie einen würdigen Anstrich, sagen wir es mal so. Und Süle ist pisst. Ich glaube, es wäre besser, wenn das Spiel jetzt noch 10 Minuten laufen würde, weil so ein bisschen Unruhe und die Struktur abhanden kommt. Und jetzt hat Bayern München eigentlich genau in dem Moment, wo alles so ein bisschen scheiße ist, gerade mit wichtiger Spieler muss raus und insgesamt wird's hitziger, haben sie genau das, was sie brauchen. Die Gemüter werden erstmal abgekühlt. Ja. So. Und das eigentlich spielt das, würde ich sagen, eher den Bayern in die Karten. Das glaube ich auch, ja. Wobei das mit Coman ist schon heftig. Also. Das ist bitter, ja. Ricky, kurze Frage. Wir gehen jetzt mal vom Schlimmsten aus. 4 bis 6 Monate Ausfallzeit. Ja. Wird man danach bessern? Muss man danach bessern oder so? Mal kommen, kann ja nicht mehr kommen. Nee. Ich weiß nicht, was gibt's denn für gute Außenspieler? Der tut sich ja auch Barcelona und alle man relativ schwer mit einem guten Außenstürmer. Ach, ja, wen nimmt man da? Oh, gut. Weißt du wirklich, gibt's da eine Rebic? Nee. Schwierig, wirklich. Wen gibt's denn in der Bundesliga? Ja, da gibt's bestimmt ein paar, wenn wir mal jetzt eine Weile suchen würden. Bei Schalke, nee, fällt mir jetzt niemand ein. Dortmund, ja, hier, Pulisic. Pulisic. Einfach mal den Pulisic abkaufen von Dortmund, bam. Und ich würde es den Bayern zutrauen. Ja, das wäre so eine typische Bayern-Aktion auch, ne? Ja. Ja, da hätten sie sogar ein Alibi. Wieso? Ja, weil Coman kaputt ist. Mussten. Ach so, die Bayern hätten ein Alibi, jetzt verstehe ich es ja. Ansonsten Leverkusen, da verstehe ich auch die Henrichs-Nummer nicht. Der hat sich ja den ganzen Frühling immer mehr oder weniger beschwert, dass er zu wenig Wertschätzung erfährt von Leverkusen. Ja. Und das habe ich echt schon nicht verstanden, dass die nicht bei ihm stärker dahinterher sind. Aber weißt du, was ich glaube, dass es sowas ist, wenn du in der Lehre immer beim selben Haus bist oder also bei derselben Werkstatt oder keine Ahnung, was man halt für eine Lehre gemacht hat, dann fehlt manchmal die Wertschätzung so ein Stück weit und vor allem erkennen dann vielleicht auch gar nicht die Mitarbeiter, sag ich mal, die Qualität, die so ein Mann hat. Weil der Henrichs ist eine absolute Granate aus meiner Sicht. Verstehe ich nicht, dass ich finde, so der Bursche hat ein höllisches Potenzial, aber ich habe schon in einer Ausgabe vor ein paar Wochen gesagt, dass der mich nicht mehr überzeugt und auch keine Entwicklung mehr nimmt. Und ich glaube, dass ein Tapetenwechsel das absolut Richtige wäre. Ja, vielleicht hängt das ja auch damit zusammen, dass er sich irgendwie so nicht so richtig mehr wohlfühlt, da wo er jetzt ist. Kann schon sein, aber dass er dann nach Monaco geht. Geht er nach Monaco? Na, das ist zumindest das momentan. Aber das ist doch geil. Was hast du denn gegen Monaco? Monaco fühlt sich für mich immer an wie ein bisschen zweite Liga in Frankreich. Na, also jetzt Paris so nee, da drüber nicht. Doch, für mich das, schon. Das würde ich nicht sagen. Also für mich fühlt sich eher so an wie, wenn ich es jetzt mit einem Bundesliga-Verein vergleichen müsste, so ein typischer Euroligist. So, ja. Also es ist für mich keine Weiterentwicklung zu Leverkusen. Also Leverkusen sehe ich fast noch interessanter als Monaco, aber ich schwer zu also sagen. Also für mich ist Monaco der größte Ausbildungsverein der Welt. Was die verkaufen und was die heranzüchten, ist der absolute Wahnsinn. Ist mir klar, dass sie da nicht, dass ja, da gibt es ja immer mal wieder so Vereine, die das schaffen. Also da gab es ja auch mal diesen holländischen Verein, der ständig irgendwie. Ja, Ajax Amsterdam oder was? Nee, nicht Ajax. Nack Breda. Nee. Wey, Wendlo. Mal. Geh mal kurz pissen. Wie hießen denn die nochmal, die so eine gute Jugendarbeit haben? Da muss ich auch wieder googeln. Groningen? Nee, die waren es nicht. Herrenwehen, oder? Herrenwehen, ja, das sagt mir auch was mit Jugendarbeit, ja. Aber Ricky, jetzt du als Auto, als alter Autonah, ich lese hier gerade einen Artikel nebenbei so auf dem Second, Third Screen, ja. Über den Audi PB18 e-tron. Hast du den schon gesehen? Ja. Der sieht ja aus wie so ein typisches Videogame-Auto, oder? Es ist ein Videogame-Auto. Eine Presse. Also meinst du jetzt den e-tron oder den... Moment, schick dir mal den Artikel hier ins TS. Den du öffnen kannst. Ja, ich schau mir das mal an. Weil es gibt ja auch diesen e-tron, der über GT Sports entwickelt wurde und okay. Dann zur Realität letzten Endes wurde. Okay, krass. Link öffnen, so. Na, es lädt ja gar nicht. Jetzt! Die Telekom. Also das ist jetzt nicht der, den sie da entwickelt haben, aber der geht so in die Richtung. Wenn du einfach nur Audi e-tron mal eingibst, oder Vision, e-tron Vision oder sowas, ja. Dann siehst du den von GT Sports, der wirklich für das Spiel praktisch entwickelt wurde. Einfach den so sie dann doch realisiert haben. Ja. Und dann haben sie ihn realisiert und der fuhr auch auf der Nordschleife und so. Also natürlich ist das Auto innen drinne, du kannst dich kaum unterhalten und alles, klar, aber das zeigt halt, was Elektromobilität möglich macht, ne? Ja, möglich macht oder was überhaupt. Glaubst du da auch so ein bisschen an die Verschwörungstheorie, dass es dadurch, dass viel weniger Verschleißteile natürlich so ein E-Auto hat, dass dadurch das irgendwie alles zurückgehalten wird von der Entwicklung? Nö, ich glaube, das ist wirklich hauptsächlich ein Infrastrukturproblem. Echt? Dass überall diese Elektrotankstellen werden oder was meinst du? Diese Schnelllader. Du musst ja halt umstellen, glaube ich. Also du kannst halt nicht mehr so mit der Denkweise rangehen, ich steige ins Auto und fahre 500 bis 1000 Kilometer. 500 bis 1000 Kilometer. Das funktioniert halt nicht mehr. Du musst das irgendwie anders planen. Also ich kann Ihnen nur sagen, für die du weißt ja, dass ich nicht viel Auto fahre neben meinem Job. Ich fahre zur Arbeit, ich fahre nach Hause und dann mache ich ein bisschen was. Dafür klappt's jetzt schon. Eben, dafür klappt's nämlich jetzt schon. Theoretisch gesehen, wenn ich mir ein E-Auto holen würde, was ich über Nacht lade mit den 80, 90 Kilometer, die ich meistens am Tag nur fahre. Aber wo lädst du das? Genau, wo lade ich das? Da fängt's ja schon an. Also es fehlt an der Infrastruktur. Ja. Du kannst dir nicht einfach mal, ja, einfach so ein Ladegerät in die Steckdose stecken. Ja. Das geht nicht. Du musst da sogar einen Anschluss legen lassen unter Umständen von der Stadt und so. Also das ist relativ kompliziert. Ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat. Irgend so ein Auto-YouTuber hat mal ein Video gemacht, da wollte er sich praktisch auch so ein E-Auto holen. Ich weiß aber nicht mehr genau die Zusammenhänge. Und dann war das ein riesen Hackmack mit der Stadt, dass er da den richtigen Anschluss hat und so. Weil gerade die Tesla und so, die saugen ja schon was von der Kette. Also da kannst du ja nicht einfach mal so einen normalen Hausanschluss da nehmen. Also klar. Details, da fehlt es mir jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach so möglich, dass du in deine Schuko-Steckdose ein Ladegerät steckst und dann geht's los. So wäre es ja am coolsten sozusagen. Und dann hast du das Problem, dass du jetzt in so einem Örtchen, da wo ich wohne, gerade mal 2 Ladestationen hast. Ich wüsste, dass wir in der Stadt vielleicht 3 haben, aber. In Grevenbruch? Ja. Nee, da hast du auf jeden Fall mehr. Nein, glaube ich nicht. Müsste es googeln, aber glaube ich nicht. Guck mal, also da würde ich wetten, dass ihr mindestens 9, wenn nicht sogar, also irgendwas mit um die 10. Pass auf. Du kriegst das oft auch gar nicht mit. Vieles ist in... Aber ich hätte da schon Bock drauf, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte vor ein paar Monaten, und das hört sich jetzt total lächerlich an, weil es dieses Auto schon länger gibt, aber vielleicht doch nicht, ist es doch nicht so lächerlich, aber ich komme halt auch nicht so viel rum. Ich hatte meine erste Begegnung mit einem Tesla auf dem Parkplatz vom Aldi. Mhm. Und ich fand das so geil, Auto zu sehen, was so geil aussieht und dann einfach geräuschlos fährt. Ja, ich finde es super. Ich finde es super Tesla, geil. Ja. Ich habe auch Bock auf Tesla. Ja, Tesla kannst du nicht bezahlen, das ist das Problem. Ja. Aber es gibt ja genügend Alternativen, die zumindest mal bezahlbar sind. Weißt du, was das Schöne an Tesla ist? Tesla schreit nicht, hey, hallo, Kuckuck, ich bin ein Elektroauto, hab keine blauen Applikationen. Das sieht einfach nur Luxus aus, finde ich. Das sieht einfach nur schön aus, ja genau. Und alle anderen, BMW oder so, was sollen die Scheiße, Alter? Irgendwo ist dann leuchtet ja, blau oder da ist blau rum? Hä? Die 8 ist schon geil. Die 8? Mhm. Die 8, ja. Der ist schon fett. Also pass mal auf, jetzt musst du mir mal helfen. In der Nähe von Grevenbroich ist eine Stadt, die heißt Fürth. Ist die nein, noch? Nein, die ist nicht erreichbar. Ich kenne keine Stadt, die Fürth heißt hier in der Nähe. Dann gibt es hier zwei Tankstellen beim Schäfer. Tankstellen Schäfer in Grevenbroich und Nordstraße 44, Pocho. Ja. Wie viele Einwohner hat denn Grevenbroich? So 65.000. Gibt's doch nicht, da könnt ihr nicht nur zwei Stromtankstellen haben. Sag ich doch. Und besonders, bei uns sind drei Kraftwerke direkt um mich drum herum, ne? Die Strom produzieren. Ne? Ja, vielleicht musst du einfach nur die Türen aufmachen, dann geht das automatisch. Ja, das kann natürlich sein. Wie viele hatten Langenhagen? Warte mal, kann ich auch mal gucken. Langenhagen. Nee, also das ist, für mich ist das absolut eine, gut, wenn du natürlich ein eigenes Haus hast, ist das nochmal eher das eine Möglichkeit? Ich habe da schon Möglichkeiten gesehen, ich habe mir so eine Doku dazu angeguckt und ich habe da schon Möglichkeiten gesehen, dass es Garagen gibt, wo du dein Auto auf so eine sozusagen eine Matte fährst und das da drüber geladen induktiv wird. Induktiv oder was? Ja, genau. Geil. Ja, aber das funktioniert noch nicht. Nee, das funktioniert noch nicht, aber das haben sie halt vor. Ja, und wenn, Das wird ja auch bald möglich sein. Sagen wir doch mal, wie es ist. Merkt ihr das nicht, so ein bisschen jetzt, ein bisschen Hoax, Entschuldigung, aber merkt ihr das nicht, wie dieses ganze Weltraumthema mittlerweile in Mainstream getragen wird? Ja. Überall? Ja. Und merkt ihr nicht, dass das auch irgendwo, und jetzt kommt wieder das Pocho-Verschwörungstheorie-Ding, dass das eine Art Vorbereitung der Gesellschaft, der Massengesellschaft darauf ist, dass wir da bald was entdecken werden? Wir werden da ganz langsam... Was entdecken werden? Pocho. Moment, stopp, langsam, sonst blicke ich nicht. Ja. Jetzt mal langsam. Ja, okay. Ich muss das mal nachfragen. Du hast also das Gefühl, dass das Thema Weltraum jetzt stärker beleuchtet wird als vor ein paar Jahren? Als vor ein paar Jahren auf jeden Fall, ja. Ich sehe es nämlich eher nicht so. Ich finde, es wird mittlerweile fast schon zur Nebensache. Weil da kann ich ja mal sagen, der Chris weiß das ja. Ich gucke mir ja jeden Raketenstart an von den Typen da, also auch von dem Tesla-Projekt da praktisch, von dem SpaceX. Von den Falcon Heavy Starts und die normalen. Also kennst du auch die Raketen, die Treibraketen, die wieder landen und so. Ja, klar. So, das gucke ich mir alles an. Und ich habe eher das Gefühl, dass das Interesse so des Mainstream-Publikums nicht mehr so vorhanden ist. Früher war halt jeder Raketenstart auch bei der Tagesschau irgendwie eine große Nummer. Ja. Mir kommt es eher so vor, als ob das Interesse abnimmt, weil es zur Normalität geworden ist. Exakt. Aber ist nicht das, dass es zur Normalität geworden ist, das, was eine Vorbereitung auch aussagen würde? Aber nee, jetzt tut mir leid, ich möchte das abkürzen und ich möchte jetzt was wissen. Wovon redest du? Pass auf. Wenn du von dieser Ancient Aliens, Aliens-Theorie ausgehst, dass immer mehr so in solche Sachen genannt werden und so, meine ich damit zum Beispiel, dass es jetzt auf einmal, und da macht es auch einen Kreis mit der Sache, was Ricky sagt, dass es normal wird, es wird mittlerweile einfach so nebenbei gemeldet, wir haben Wasser auf dem Mars. Ja. So, das wird nebenbei gemeldet. Ja. Das war Mitte der 90er. Noch unsagbar. Genauso war es Mitte der 90er. Moment, wieso unsagbar? Weil es als unmöglich galt. Nee, weil man es nicht wusste. Ja, gut. Oder weil das ist ja ein Unterschied. Das ist ja schon ein Unterschied. Warte, dann ein anderes Beispiel. Die Form von Exoplaneten oder die Existenz von Exoplaneten gibt es erst bewiesen seit 20 Jahren. Ja. Und diese Meldungen davon, dass es erdähnliche Planeten überhaupt gibt und die Mengen von erdähnlichen Planeten, die es wahrscheinlich gibt, mit einfachen mathematischen Sachen zu rechnen, das wird einfach das wird, wie er eben gesagt hat, als normal angesehen. Und das ist vielleicht auch die ganze Sache, dass man schon länger davon weiß. Ja, aber dass man schon länger davon weiß und die Gesellschaft langsam darauf vorbereitet, dass man es nicht so ruckmäßig macht. So, ja, so sehen sie aus. Das ist Wissenschaft, Pocho. Seit wann wissen wir denn, dass das Weltall unendlich ist? Das wissen wir gar nicht. Naja, aber sagen wir mal so, wir wissen es, dass es nicht an der Milchstraße endet. Ja, das ja, hat ja schon eine Weile gedauert, das herauszufinden. Ja, richtig. Und umso mehr du natürlich erkennst, dass der Raum unendlich erscheint, sagen wir mal so, umso wahrscheinlicher ist es, dass es Exoplaneten gibt. Ja, aber ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage. Wenn du deine Mutter fragen würdest, weiß ich nicht, wie die darauf antworten würde. Ja, aber es liegt ja im Zweifel nicht daran, dass die daran nicht glaubt oder so, sondern dass sie vielleicht da einfach die weiteren Entwicklungen gar nicht so verfolgt hat. Ja, aber meint ihr nicht, dass das irgendwo, ist das wirklich in der Blase, in der ich lebe, dass da viel darüber geredet wird? Was sollen sie denn, was glaubst du denn, was der große Hoax ist, der da die ganze, oder anders gesagt, was sollen sie dir oder uns offenbaren? Was glaubst du, was das sein soll? Die bewiesene Existenz von intelligentem Leben im Weltraum. Und da sind wir jetzt, kennt ihr dieses Paul Hellier Interview beim US-Kongress da irgendwie? Ja. Wo der kanadische Typ gesagt hat, dass wir von den Great White irgendwie. Genau, drei Rassen würden schon mit den Regierungen zusammenarbeiten. Genau. Und so weiter, ja. Da kann ich nicht ernst nehmen, so ein dummes Blabber. Ja, dann nimm es halt nicht ernst. Ist ja okay. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Aber wer soll es ernst nehmen? Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Wer soll denn das alles verschleiern, sowas? Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich. Und dass das unzählige Menschen einfach leugnen, dass es sowas gibt, das ist, glaube ich nicht dran. Ich glaube an Wissenschaft und nicht an irgendwelche YouTube-Fantasieköppe, die sich da was zusammenspinnen. Es wird immer Spinner geben, die so eine Scheiße erzählen. Ja, deine Stigmatisierung davon ist ja schon eindeutig. Ja, nee, Stigmatisierung ist, oder anders gesagt, ich würde ja gerne mit diesen Menschen reden, wenn sie mal Fakten präsentieren würden. Aber nur irgendwas zu behaupten, ist halt kein Fakt. Ja gut, du kannst das Atom nicht sehen, trotzdem siehst du das erwiesen an. Mhm. Naja. Ja, das kann man zwar nicht sehen, aber man kann es mir nachweisen. Oder man kann es mir zeigen, also praktisch. Ja, das ist doch das Gleiche, was du gerade kritisiert hast. Ja, das können die ja nicht. Die verlangen, dass ich etwas widerlege, was es nicht gibt. Also die sagen, ja, dann zeig mir doch mal, dass es keine Außerirdischen da und da gibt. Ja, wie soll ich das denn machen, wenn es das nicht gibt? Ja, aber das machst du doch mit dem Atom genauso. Nein, das kann ich wissenschaftlich, und frag mich jetzt nicht wie, aber das kann man wissenschaftlich mir zeigen. Ja, ich kann dir auch mathematisch erklären, wie wahrscheinlich es ist, dass es bewiesen, oder wie klar es ist. Darüber diskutiere ich auch nicht. Aber du meinst, dass es noch keine Interaktion gab. Das ist das, was ja, also ich schließe das absolut nicht aus, dass es im Weltall intelligentes Leben gibt, irgendwo. Das schließe ich nicht aus. Das ist ja gut zu wissen. Das ist ja erstmal zu wissen. Das wäre ja naiv, wenn ich alles. Naja, wenn du ausschließt, dass es irgendetwas gibt, dann würden wir wahrscheinlich heute noch, weiß nicht, mit Kreide auf dem Boden malen. Kennt ihr die Stephen Hawking-Theorie, dass wir möglicherweise die weitestentwickelste Spezies sind? Ja, die finde ich gar nicht so dumm. Ja, ist aber auch ein bisschen übertrieben, Herrenmenschenrassenartig zu sehen. Vor allen Dingen, du kannst es ja nirgends, du kannst alles ist theoretisch möglich. Also, dass wir die weitestentwickelste. Fußball läuft auch ist, übrigens wieder. Ja. Ne? Ja, jetzt sehe ich es auch gerade wieder. Der Kovac hat sich nur die Jacke wieder ausgezogen, die Regenjacke. Habt ihr das gesehen? Kovac. Was? Kovac. Ja, er hat sich die Regenjacke ausgezogen. Aber was ich meine, es ist ja alles möglich, dass du wirklich da die weitestentwickelte Rasse bist. Das ist möglich, dass es noch zig Milliarden Rassen gibt, die uns in die Hosentasche stecken, mehr oder weniger, dass wir von denen gesteuert werden oder sowas, und dass irgendjemand hier auf der Erde das mitträgt, und das ist alles für mich Hokuspokus. Und wenn es so ist, cool. Ey, ich tanze wirklich auf den Straßen, wenn sowas mal rauskommt. Ohne Scheiß. Das ist das Geilste, was passieren kann, solange wir es überleben. Das wäre so geil. Diese ganze religiöse Sache, direkt mal so BÄM! Ja, das nimmt ja sowieso mittlerweile. Also, kann ich nicht sagen. Gibt immer noch genügend. Das wäre schön, das wäre toll. Menschen. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde auch mitgehen. Ich würde mich auch für das Mars-Projekt bewerben, um ehrlich zu sein. Aber echt jetzt? Mhm. Ja, das würde ich auch machen. Auf jeden Fall. Nee, du hast Familie, das würdest du nicht machen. Doch. Nee. Das ist alles endlich. Was willst du dann da auf dem Mars? Du gehörst zu den ersten Menschen, die auf dem Mars waren. Du bist für. Auf einmal bist du nicht mehr endlich. Du bist Teil der Geschichte. Du bist vor allem nicht nur Teil der Geschichte, du betrittst zum ersten Mal Boden, den zuvor steht da 1-0, noch nie. Die Bayern. Aber Ricky, da war noch nie jemand vor dir. Du bist der Erste. Reicht es dir denn nicht, Gründungsmitglied von Dieter zu sein? Damit bist du auch unsterblich. Oh Mann, hat er recht. Ja, aber wenn du heute fragst, wer damals Kyle auf Personality ins Leben gerufen hat. Oh ja, das wissen die Leute. Da gibt's aber bestimmt welche, die nicht wissen, dass dann noch der Tobi mit dabei war. Das stimmt. Ja. Du siehst also, ich gebe dir recht, dass man so sehen könnte, aber du siehst, dass es oft dann doch also Verwirrungen möchtest du mir jetzt gibt. Weismachen, dass die von SpaceX vorangetriebene Mars-Mission monumentaler ist? Ich will dir als sagen, Dieter? Dass der Tobi in dem Tesla sitzt, den sie da hochgeschossen haben. Und das. Und live sendet von da. Das ist nämlich euer Projekt 2.0. Und die ganze Zeit auf die Bremse tritt. Das ist die Tobi und Ricky Show 2.0 aus dem All. Warte mal ab, meint ihr, Tobi tritt die ganze Zeit auf die Bremse und fragt sie, warum denn nichts passiert? Regt dich tierisch auf da oben. Und immer wieder eine Endlosschleife. Crown Control to Major Tom. Oh Gott. Der Arme. Naja, er wollte halt der erste Mensch auf dem Mars sein. So hat man ihn geködert. Ja, nee, klar, du fliegst so mit einem Tesla? Nee, flieg mal mit dem Auto hin. Oh, jetzt wird wieder einer geschubst. Mit der Rudelbildung ist da sehr... Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie Tobi da wie bei der Dr. Strangelove, der auf der Bombe da sitzt und ja, wie er da am Tesla sitzt und mit so einem Cowboy-Hut da die ganze Zeit. Eher mit so einem Crocodile Dundee-Hut, der so richtig abgewetzt ist. Wie lang geht der Flug? 5 Jahre? Nee, 10? Ich muss kurz mal sagen, der Adams, den müssen sie vom Platz nehmen, ansonsten... Da, wer ist dein Bild? Oh, weg! Ansonsten fliegt der heute. Und Brazzo. Und ich sag dir, das ist eine Masche, die sie hier gerade abziehen, die Bayern, weil... Ich fand das eine Foul, das war von Schulz, das extrem harte gegen Coman. Ja. Dann hat der Adams zuvor Coman einmal gelbwürdig gefoult und danach waren das so typische, das sind halt für mich jetzt keine krassen Fouls oder so. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber 4 Fouls dieser Art, da muss dann auch mal was passieren. Aber bislang, finde ich, ist der eigentlich noch im grünen Bereich. Trotzdem ist viel Gift und Galle im Spiel irgendwie, wirkt für mich. Aber so. Das wirkt auf mich von Bayern so ein bisschen gesteuert. Also, okay. Die wollen, wollen den Adams nervös machen. Das ist doch eine Conspiracy, die du da hier rein. Also stimmt. Ich bin gespannt. Also, wenn der Nagelsmann nicht reagiert, ich würde mich nicht wundern, wenn der Adams fliegt. Also, viel darf er sich nicht mehr erlauben. Und du hast da Robben auf deiner Seite. Der weiß auch, wie er fallen muss. Der weiß, wie er fallen das muss. Das weiß er, ja. Oh, hier Süle. Süle stark. Überlegen. Oh, du bist mir schon wieder um einiges voraus. Bei 49, 36, 37, ja, 38. Bin ich auch. Jetzt bin ich bei 38, 39. Machen wir bei 50 Pause. Machen wir das. Und dann, Ricky sagt direkt bei 50 45, los. 46, 47, 50. 48, ja. 49, 50. Und da läuft er wieder. Und ich habe mir jetzt die Corvette genommen hier. Bei, ja, genau, du Wichser. Nee, ich habe wirklich nichts an. Du siehst es doch. Du geh doch einfach. Ach so, du sitzt ja im Wohnzimmer. Wohnzimmer. Ich kann da gar nicht. Ich weiß doch mal, wie das. Das ist ja auch spannend hier alles. Thiago. Man muss aber sagen, Thiago wieder eher brotlose Kunst, ne? Da ist jetzt auch wieder kein Geniestreich dabei gewesen. Ja, aber vielleicht muss man sich mittlerweile so ein bisschen damit anfreunden, dass das eher ein Rudi ist und weniger. Wie lange ich keine Markenklamotten mehr trage, merkt man übrigens daran. Dass ich dachte, als ich zum ersten Mal diese Adidas-Hosen gesehen habe, wo das war stark, links drauf dran ist, da habe ich wirklich gedacht, die hätten die Hosen falsch rum an. Aber habt ihr das gesehen, wie der Alaba da diesen Moment genau richtig erkannt hat, als Ribéry keine Anspielstation hatte, durchläuft und damit Raum geschaffen hat, dann natürlich eine Umsetzung scheiße, aber das war richtig gut. Das war echt gut. Das machen die natürlich auch gegen tiefstehende Gegner dann richtig. Boca Juniors. Aber ist das jetzt schon dieser Kovac-Effekt, Kovac-Effekt ist aber auch schön. Kovac. Ja, dass man immer nur so knappe Ergebnisse hat. Also es wirkt jetzt nicht so, dass das ja, Ergebnis, aber es ist reiner Ergebnis. Aber du spielst ja gegen den Dritten der letzten Saison. Das hat nicht vergessen. Das nicht vergessen, ja. Also die sind, das sind alles gute Fußballer. Ja, aber du spielst gegen den Dritten der Bundesliga, du spielst nicht gegen den Dritten der Premier League, jetzt fick dich. Ja, aber ohne Scheiß, ich halte Hoffenheim für eine wirklich gute Truppe. Wenn, also diese erste Elf, die ist gut. Wenn die jetzt noch vorne den Kramaric fit hätten, dann wäre da auch eine andere Gefahr, glaube ich. Das ist schon eine gute Mannschaft, aber die Tiefe fehlt halt so ein Stück weit. Und sag mal, es gibt so ein paar Spieler, die brauchen halt auch gute Tage, wie der Schulz oder so. Es wäre jetzt auch keiner, auf den ich mich immer verlassen würde. So richtig überzeugt hat er mich noch nicht. Auch wenn die Rückrunde stark war. Und da wird auch eingeblendet. Mensch, danke an die Regie. ich habe übrigens ein neues Traumauto. Muss ich aber mein Kind dafür verkaufen. Okay, ja, aber ja gut. Noch habe ich keinen Haken gehört. Ja, Maddie meint, dass vielleicht zu teuer ist, das Auto. Also wenn ich mir heute ein Auto, egal welches, kaufen könnte, Geld spielt keine Rolle, ja, dann wäre es eine Corvette Z06. Das wäre es. Na ja, gut. Kostet ja nichts. Ich liebe dieses Auto. Weil, also das ist auch das, mit dem ich gerade die meisten Rennen fahre bei Gran Turismo. Das ist einfach meine Kiste. Habe ich jetzt personalisiert, eigene Lackierung gemacht und hinten ein Branding drauf. Ricky steht? Nee, da steht RK, heißt den. So steht's. Mit so einem Nuschler hinten drin. Wer ist denn das hier mit seinem Mikrofon? Das ist hier der. Dass er nicht mehr die Trikots so blöde hoch. Die dürfen doch jetzt miteinander kommunizieren seit dieser Spielzeit. Auch ja, die Leute auf der Tribüne mit dem Trainer und so. Ja. Haben wir doch das letzte Mal schon thematisiert, dass der Nagelsmann da mit der Oculus Rift an der Seite steht. Genau, richtig. Das wäre toll. Das werden wir noch sehen, sage ich euch. Ja, die Antenne hat er ja schon vorne da am Hemd dran. Also, richtig! Du bist echt der Megaman. Ja, das ist er. Ich bin der Nagelsmann. Wir ziehen das ganz groß auf, das Ding. Jetzt, wo ich beim GameStop mich so in die Herzen gesprochen habe bei den Leuten. Chris, hast du eigentlich das komplette Verkaufsgespräch mitverfolgt? Oh. Ja, habe ich. Da hast du dann einfach aufgelegt, sag mal? Nein, du hast aufgelegt, du Penner. Nee, dann bin ich auf den falschen Knopf gekommen. Ich muss ja hier nochmal erzählen, das Schönste für mich, das hat sich ja im Telefonat gar nicht so richtig dargestellt, war ja der Moment, als ich in dieses Kaufhaus einfahre, also in die Parkhalle, in das Parkhaus, das Kaufhaus wollte ich einfahren und dann ging das Fenster nicht runter. Das habe ich mitbekommen. Ja, du schon, aber ich konnte es gar nicht so dramatisch darstellen, wie es war, weil du stehst dann da und du kannst die Tür nicht mehr öffnen, weil ja dieses Ding da, diese Parkscheinausgabe-Automatenstelle an der Seite ist und hinter dir hält das erste Auto. Die Leute schon. Ja, es hat niemand gehupt, aber es standen dann vier Autos hinter mir und ich dachte mir irgendwann natürlich schon, scheiße, ich krieg dieses blöde, was machst du denn jetzt? Du kannst ja nicht mehr zurückfahren, die stehen ja hinter dir, nach vorne kannst du nicht fahren und ich krieg Fenster nicht runter. Da hast du schon die alte Kurbel zurückgewünscht, ne? Das wäre eine Lösung gewesen, aber zu dem Zeitpunkt wäre ein Umbau wahrscheinlich dann doch ein bisschen aufwendig. Also, wenn ich da ATU angerufen hätte, dass die mit so einem Sondereinsatzkommando kurz kommen, um mir eine Kurbel ranzubauen, Tocho, dann wäre aber schönes Telefonat, glaube ich. Aber es ist defekt, also kann ich dir sagen, beim Audi A3 hat es mich 400 Euro gekostet. Kurbel einzubauen. Nein, das Fensterhebergedöns auf der Fahrerseite. Ist das Auto meiner Frau. Alter, ich mach so einen Gummizug ran, meiner Mutter. Ich mach so einen Gummizug ran, der dann immer nach oben und nach unten zippt. Der zuckt mir, jetzt pass auf, was jetzt passiert. Jetzt pass auf. Jetzt bin ich gespannt, ob der jetzt eine gelb-rote Karte kriegt. Wer denn? Ja, der Lookman, sag ich schon, der Adams. War der Kovac gerade. Ja, der Adams, ja. Es sah so aus, ob er dem da ordentlich eine verpasst hätte, aber. Ich glaube, er ist einfach nur einfach stehen geblieben, hat den Baum gemacht. Ja, aber ist dir aufgefallen, wie der in die Zweikämpfe jetzt schon geht? Du musst ja eigentlich vom Platz nehmen. Der traut sich ja überhaupt nicht mehr. Ist das der Urenkel von Se Roberto? Der Adams. Ja. Der hat die Haare Frisur, stehen. Sich mit dem und da ist das 2-1-0. Abseits. Der Adams sieht aus, als wenn er sich mit dem Hammer gekämmt hätte. Ah, Lewandowski echt hier mit den grauen Schläfen, wa? Ja, klar. Und da kennt er nichts. Das ist ein Heel-Turn. Kann er bald bei Werder Bremen mit. Genau. Ey, geil, das ist ein Heel-Turn. Absolut. Nach dem Transfersommer hat er sich den Heel-Bart auch redlich verdient. Der macht gleich ein RKO, das sag ich dir mal. Ich würde mich nicht wundern, wenn er im nächsten Spiel mit schwarzen Shorts antritt. Ja. Und Scheiß, der zieht das Ding durch. Oh, jetzt ist auch groß im Bild. Und der hat dann auch so getapte Arme. Danke an die Regie. Danke. Ja. Schöner Abschlag. Man sagt ja bei Bayern-Fans auch schon, das war der Summer of Levi. Ja, okay. Summer of Levi. Baby der Dai, sag ich immer. Ist mein schöner Wortwitz kaputt gegangen. Den habe ich mir eigentlich für einen besseren Moment aufgespart. Also ich dachte, einen besseren Podcast. Wollte ich per STR bringen, genau. Vor dem nächsten Spiel gegen Bayern. Frontalpass bringen, oder wie das heißt. Oh, Vertikalpass, die sind echt gut. Die haben mir einen als Logo gemacht. Was passiert eigentlich, wenn so ein Top-Spiel, Ricky, ja, Top-Spiel mit Stuttgart als Beteiligung, läuft das dann live auch auf STR? Warte mal. Wow! Stark. War das war richtig gut. Nee, hab ich immer gesagt, der Schaloi, der ist unter Wert verkauft. Ja, hast du auch die ganze Zeit im Spiel schon gesagt. Ey, wer ist denn das hier? Das gibt's ja gar nicht. Das ist doch hier der... Wer ist denn? Das ist doch der Schiedsrichter bei Dr. Helmut Krug oder wie der heißt. Der ja, das stimmt. Nee, das ist der Vater von Nagelsmann. Der kann sich doch da nicht so freuen. Das ist übrigens ein Ex-Stuttgarter, der da gerade getroffen hat. Schaloi. Ja, der war mal bei Real Madrid. Der wurde vom VfB Stuttgart nach Madrid verkauft, muss man sagen. Galt als riesiges Talent. Hat aber stark richtig gemacht. Ja, das stimmt. Toll. Wurde von Ücspest Budapest nach Stuttgart transferiert und hat dann, ja, dann hat er irgendwie gehofft, dass er bei Real Madrid durchstartet. Das ist ein Stellungsfehler von Neuer. Und Neuer schuld. Mal gucken. Ja, gut. Yeah, er war, das in der Mitte war auch viel los, du. Also, der stand, glaube ich, ein bisschen weiter vorne, oder? Das war gerade die Kameraeinstellung ein bisschen schlecht. Also, der muss ja damit rechnen, dass der auch nach links rüber spielt. Der ist stark, den kaufen wir jetzt. Ich glaube, das ist die erste Kovac-Krise. Den kaufen wir noch morgen. Kovac-Krise. Kovac? Mhm. Oh, immer dieser scheiß Daumenabdruck hier. Warte mal, vielleicht geht's hier so, vielleicht geht's so schneller. Oh, schön. Das ist auch so ein Markierungsgeräusch. Wenn er ein Niveau reinbringt, dann Ricky. Ja. Ja, schön. Alter, frag, mein, mich fragen ja Leute oft, ne, was, wie verbringst du eigentlich so deinen Freitagabend? Wenn ich denen von heute erzähle, da müssten sich Leute wirklich mal auf der Zunge zergehen. Also so viel Spaß haben Leute nicht beim halben Abend. Nee, das stimmt. Bei GT Sports haben wir so viel Spaß immer alle. Du sehnst dem Spiel entgegen, ne? Spielende. Aber das ist eine meiner Lieblingsstrecken wieder am Start. Das ist, weil du kannst ja auch die Strecken raussuchen und so, aber ich fahre halt immer diese Meisterschaften mit. Ja, natürlich. Punkte für Deutschland zu sammeln. Ja. Du denkst auch an die anderen. So sieht's aus. Da ist die Eventfans auf bei mir. Guck mal, jetzt machen sie Druck, die Hoffenheimer, Hodenheimer. Aber genau das ist was, wo ich immer nervös werde, weil dann Bayern die Qualität hat, mit einem guten Konter, die richtig schön das Arschloch aufzureißen. Ja, aber auch dieser Eckball, der jetzt folgt, kann natürlich zum 2-1 von Hoffenheim führen, ne? Ja. Arschloch aufzureißen. Da, Nagelsmann. Boah, also der ist aber auch stark gestärkt, der Kragen. Meine Presse. Ja, ja. Der Bittencourt, sag ich dir, so Bügelstärke. Das ist ein Spieler, den willst du in deiner Mannschaft haben. Also wenn du Bayern München-Fan bist, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber alle Mannschaften, die von Platz 2 bis Platz 18 wären froh, sie hätten so einen Spieler. Bittencourt. Es hat mich auch gewundert, dass Dortmund da nicht ernst gemacht hat. Die wollten den ja auch. Ja, die haben ja hier. Ist ja ein Ex-Dortmunder auch. Moda Hu haben die ja, von daher da alles gut. Mit der Frisur. Donku. Ey, hoff mal, guck dir das an hier. Ja, ja, die spielen ja an die Wand. Ja, sieht schon gut aus. Wenn jetzt auch so ein Gnabry da rühren würde. Der ist ja verletzt. Der traut sich ja nicht gegen seine alten Kameraden. Ja, echt. Die Kameraden. Was Kameraden. Können wir noch nachlegen in Hoffenheim? Weiß das jemand, wie der Kader dann in der Tiefe aussieht? Im Selbstzweifel wechselt sich Nagelsmann selbst ein. Ist das? Was? Russischer Spieler. Ich habe ja früher, ich habe ja mal Maurer gelernt. Da hatten wir einen Capo, so hieß der auf der Baustelle. Und der hat wirklich jeden Mittag 2 Bier getrunken bei der Mittagspause. Und dann immer so gerülpst. Also wie ich jetzt gerade, aber ganz lang an. So, jedes Mal. Dann wussten wir jetzt noch 10 Minuten, dann geht's wieder raus. Also die können noch folgenden Spieler nachlegen. Oh, ich sehe gerade so Belfodil können die zum Beispiel noch bringen. Und der Zuber ist, glaube ich, auch kein schlechter. Wo kommt aber der Zuber denn her? Belfodil wäre vielleicht schon noch jemand, den man da reinwerfen könnte. Belfodil klingt wie ein Waschmittel. Ey, gib mir mal das Belfodil. Von Bremen. So ein Feinwaschmittel. Belfodil kriegt klingt für mich wie ein gemorfter Krokodilhund. Nee, wie gemorfter Krokodilhund. Guck mal, die spielen die alle Höllen. Da Bitonko. Jetzt Bittenkurt. Bitonko. Mit dem Außenriss. Versuch das. Bitonko. Stark. Der hat seine Liebe zu Köln auch relativ schnell verloren hier. Seit er und zu Hannover. Ja, stimmt. Da, mit denen ist er mit denen nicht auch abgestiegen? Guck mal, der Assistent, da hat's ihn zerrissen. Das kann er absteigen, kann er. Nee, sag mal, ist der Bittenkurt damals noch mit Hannover abgestiegen oder ist der vorher nach Köln? Der ist vorher nach Köln. Ah, okay. Sonst hätte ich jetzt so eine Kostic-Geschichte gewittert. Das ist auch eine Hure, ne? Der Kostic ist so ein Vollidiot, du. Also nur für diesen Transfer gönne ich Bobic den Abstieg. Also das ist, wie kann aber man der Bobic zweimal so einen Spieler holen? Stuttgart. Stimmt, der hat den Stuttgart zweimal geholt, ne? Ja. Stuttgarter. Jetzt bist du aber froh, dass du hinten kein Hummels hast. Warum? Naja, der fehlt halt an Geschwindigkeit, fehlt es da. Der Schalei, der hat ja Schalei-Geschwindigkeit, hat der. Ja. Warte mal ab. Wenn das 1-2 ausgeht, ist mir egal, ob das die einzige Niederlage ist für der Bayern in der ganzen Saison. Aber oh wenigstens. Mein Gott. Hat sich so ein Stück weit was zu jetzt? Beginn. Okay, Jungs. Was denn? Einfach klicken. Ach, das liebe ich ja. Gerade im Podcast finde ich so eine Vorstellung. Ja, okay. Gut. Ich werde es jetzt sofort erklären. Jetzt wäre was passiert bei dir zu Hause oder so. Nein, alles gut. Oh, geil. Ich sehe lachende Bilder von Grindel. Ich abonniere Rainer Grindel bei Twitter. Der oder? Ist bei Twitter. Ich bin blockiert von Reinhard Grindel. Also. Du bist blockiert von Rainer Grindel. Ach du Scheiße. Oh, oh. Was ist denn jetzt hier gewesen mit Adams schon wieder? Da ist schon wieder jemanden gefault. Müller jetzt. Hat guck er mal den Mittelfinger gezeigt? Was für ein Hurensohn muss man sein, um so eine dreckige Fotze zu sein wie der Müller? Ohne Scheiß. Ach, lass ihn doch. Alle. Lass den Müller doch. Ich wünsche den ganzen Pferden eine Kolik heute Nacht. Ei. Also wenn es um Tiere geht, weißt du, da können Leute im Internet sehr, sehr allergisch drauf reagieren. Coca-Kolik. Ich fress auch Pferde. Ich fress auch Pferde. Ganze Pferde, weiß ich. Oh, da hat der Moosboden. Weil der Adams ist völlig von der Rolle. Den müssen sie rausnehmen. Den müssen sie rausnehmen. Der hat der Angst vor. Und das meine ich mit Masche bei den Bayern. Wer ist denn der Adams? Der ist, glaube ich, relativ jung. Gucken wir mal. Ich habe den noch nie gesehen. Ich glaube, der ist auch neu. Der hat 23. Den haben sie von Bern geholt. Das Wunder von Bernd. Die verlieren das beide Außenverteidiger wahrscheinlich. Ja. Da gibt es ja noch diesen. Wie heißt der, den jetzt, glaube ich, Schalke oder so auf der Rechnung hat? Der wollte auch, oder Schalke wollte den auch mal. Mendil nicht, den haben sie ja verpflichtet. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Mbappé, irgendwie schon. Die Bayern haben da Katar in Fly-Dings am Ärmel jetzt. Am Ärmel haben wir jetzt, ja. Klar, Menschenrechte werden da ganz groß geschrieben in München. Was aber da machen sie alle Werbung für das Produkt, was ich jetzt genommen habe, ne? Dieses scheiß Telekom Sport. Ist kein Geheimtipp mehr. Was habt ihr denn auf dem Ärmel? Ey, warte mal. Wir? Weiß ich gar nicht. Gazzi. Gazzi, ja, Ragazzi, das weiß ich, aber. Potscho, mal einen kleinen Moment. Dieses Telekom Sport Ding, das umfasst ja keine kompletten Spiele, sondern nur so eine Konferenz. Ist nur die Konferenz und die Spiele danach komplett. Übrigens, das wollte ich jetzt noch erzählen. Genau. Pass auf, ihr habt ja jetzt hier dieses Sky-Ticket-Angebot für 9,99 bis Ende September. Ja, weil ich hoffe, dass es irgendwie ein besseres Sky-Angebot mal gibt. Dann dachte ich mir so, ja, ist ja Sky-Ticket, da kannst du dir auch ein Spiel im Nachhinein angucken. Ja, fick dich, geht nicht. Du kannst nur live schauen. Nur live. Du kannst auch im Live-Bild nicht zurückspulen. Ach, echt? Gar nur live. Sport, also bei diesen ganzen anderen Geschichten, Filme und so, da geht das natürlich schon. Ja. Aber bei Sport nur live. Und du kannst ja nirgendwo hin aufnehmen. Also das heißt, du musst vor der Mühle sitzen. Und das ist totaler Scheiß. Weil ich möchte ja gerne auch mal ein Spiel. Dann das also, kannst du bei Telekom Sport, kannst du die danach komplett noch gucken. Und wo? Bei dem Telekom Sport. Ich kann die ganzen Spiele im Nachhinein nochmal komplett gucken. Einzeln. Ja. Nur aber live? Wäre das nicht einfach? Pass mal Moment, auf. Moment, live, aber nur die Konferenz, oder? Live nur die Konferenz. Aber im Nachhinein auch einzeln die Spiele. Pass auf, ich schick dir mal die Seite und du guckst mal drauf, ob wie du das angezeigt bekommst. Jetzt nehmen sie den Adams raus. Agbubuma kommt, ja, es war klar. War abzusehen. Schade. Weil der hat auch schöne Haare. Hey, der Nagelsmann. Steht da eine Shisha? Habt ihr das gesehen? Da steht eine Shisha. So 9,95, da steht nur zum Angebot, Pocho. Was soll ich jetzt machen? Nee, okay, ich dachte, du kriegst das auch so angezeigt. Hier steht das Original, die Original-Sky-Bundesliga-Konferenz. Nee, und dann kriegst du halt noch die Zusammenfassungen danach. Die kriegst du als Kopf. Ah, jetzt sehe ich. Aber mir steht hier immer nur Konferenz. Ach, ja, ja, nee. Genau. Ja, Moment. Zusammenfassung oder das ganze Spiel? Du kannst rechts noch den Wettbewerb wählen. Du kannst dann einfach alle Wettbewerbe Pocho, machen. Zusammenfassung oder das komplette Spiel? Nein, Zusammenfassung. Nee, das reicht nicht. Ich brauche das komplette Spiel. Eine Zusammenfassung, da sehe ich ja nur 8 Minuten von einem 90-Minuten-Spiel. Ja. Wenn wir manchmal schon so lang. Ja, natürlich, ich gucke mir nicht jedes Spiel an, aber jetzt nehmen wir mal an, Bayern-Hoffenheim wäre am Samstag. Stuttgart-Mainz wäre am Samstag, 15:30 und guckst du dir im Nachhinein die ganzen Spiele nochmal an? Und Dortmund, also pass auf, es gibt an diesem Spieltag Dortmund-Leipzig, das mich interessiert, Hoffenheim-Bayern oder Bayern-Hoffenheim und Stuttgart gegen Mainz. Das sind so die Spiele, die mich wirklich interessieren. Und wenn die jetzt zeitgleich laufen würden, würde ich mir jedes einzelne im Nachhinein nochmal anschauen. Nee, würde ich bei keinem. Das gibt's doch gar nicht. Das, würde ich nicht das, machen, never. Das nie im Leben würde ich das machen. Niemals. Aber das sind doch interessante Spiele. Naja, ja, mag sein, aber da reichen mir dann die 8 Minuten. Ja, absolut. Nee, also bei den Mannschaften, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht natürlich jetzt, weiß nicht, Wolfsburg, ist doch okay. Schalke, ich meine, wenn du das so geil findest, das so zu konsumieren, musst du natürlich, bringt dir dieses Produkt nichts. Aber für meine Bedürfnisse ist das wirklich okay vom Preis her. Damit komme ich klar. Für mich gibt's halt nur Sky dann, also als Alternative, weil da kann ich es halt aufnehmen, beziehungsweise ich könnte es, nee, Sky Go kannst du, glaube ich, auch nicht gucken im Nachhinein, oder? Ich glaube nicht, die ganzen Partien. Warum? Das verstehe ich gar gucken? Nicht. Soll ich mal gucken? Ja, du kannst gerne gucken. Oh, das Vogt hat... Aber warum knutschen sich denn da der Torhüter und der andere gerade? Küssen die sich? Mailman. Oh, der andere hat aber Augenringe daneben im Nagel. Ja. Oh, da hoffen wir, die holen den Pavard, wenn der Vogt sich verletzt hat. Ist vorbei. Ja. Aber warum halten die sich alle die Hand vorm Mund? Ist das wirklich, um damit man das... Wegen Lippen lesen, ja. Ach komm doch, das ist doch nicht wahr. Doch, es ist so. Das ist doch nicht... Als ob mich das interessieren würde, was ich da sage. Bratzo muss ich übrigens nie die Hand vorm Mund halten. Oh, weg. Danke. Der Bratzo muss ich übrigens nie die Hand vorm Mund halten. Nee, den verstehe ich nicht. Da steht doch eine Shisha, erzählt mir doch nichts. Hinterm Nagel ist mein Links. Guck doch mal. Der hat mal eine Shisha, ja, ich hab's gesehen. Der raucht Love 66. Ja, beim Bratzo hat meine Lippenleserin, auch hat sich die Augen verknotet. Könnte aber ist eher eine Shisha. Kovac. Der ist nicht bei mir im Bild. Unfassbar. Der Baumann, der fliegt da aber wirklich wie so Icarus durch den Strafraum. Oh, Icarus. Was ein Haiopai. Was ist denn los mit dir, Junge? Lauf, du Pussy. Ohne Scheiß, mal, was seid ihr denn für Fußballer? Wo man sieht, bis wohin die Badehose war, die auf der Sonnenbank. Mal, wo seid ihr denn? Ich bin gefühlt 2 Minuten vor. Ja, also, ich weiß auch nicht, was abgeht bei euch. Also, ich bin jetzt bei 69,15. Was? Ich bin bei 69,23. Ich auch, 24,25. Wer ist denn der Mann? Das ist doch, guck doch mal. Macht mal bei 70 Pause. Weißt du, wer das ist? Das ist der Hasenhüttl. Das gibt's gedacht. Nicht. War das der Hasenhüttl? Das war der Hasenhüttl. Nein, macht mal bei 70 bitte Pause. Ja doch, wir müssen nur warten, bis 70 kommt. Bei 70? Es ja, gibt doch nur 60 Sekunden, Pocho. Kovac. Kann denn das sein, dass da jetzt so eine zeitliche... Interferenz weil ich eben die Diskrepanz aufheben wollte und ihr sie einfach ignoriert habt. So, jetzt bin ich gleich bei 70 Minuten. Und ja, dann macht er Pause aufheben, und ich gebe euch... Das ist ja völlig falsch hier bei dem Podcast. So, ich gebe euch gleich Pause. Das Go in 5, 70. 4, 3, 2, 1, Go. Hast du jetzt Tor vorgespult? Tor in Leverkusen. Nein, habe ich nicht. Tor in Lederbusen. So. Oh! Ah, es ist ja Neuer am Tor, stimmt. Ich wollte schon sagen, gefährliche Rückgabe, aber der hast du ja vorhin gut weggesendet, Chris. Aber was? Das muss ich nochmal sagen, der Ulle, der hat ja wirklich eine Vorbereitung gespielt. Mensch, da hätte ich ja, stark. Im Tor stehen sicherer können. Hinterhalt, Rückhalt. Richtig gut, sagt man auch bei uns hier. Ich versuche die ganze Zeit, mich dazu durchzuringen, Potsche nochmal zu erzählen, was mich an dieser Grindel-Aussage vor ein paar Tagen so maßlos angekotzt hat. Als der darauf angesprochen wurde, dass die Deutschen ja zu wenig Spieler haben, die was im 1 gegen 1 lösen können, ne? Ja. Da hat der Grindel gesagt, dass man das angehen muss, das Problem und das Thema in den Leistungszentren. Und da habe ich mich so aufgeregt, weil das ja genau das Thema ist, was dieser Bürokratenverband nicht rafft. Das lernst du nicht in der Akademie oder so, das lernst du nämlich hier auf dem Bolzplatz. Das haben die Mbappés und Griezmanns und Dembélés haben das bestimmt nicht in der Akademie gelernt, wie man 1 gegen 1 hinwegwächst. Oder wie siehst du das? Ja. Ja, sag mal, meinst du, man kann Kreativität und 1 gegen 1 in einer Akademie jetzt so lernen? Oder? Das ist doch Spielwitz, das ist doch, das gibt's doch gar nicht. Beim Pocho brennt schon der 3. Blunt, da ist jetzt nicht mehr so viel. Der 4., aber nein, das kann man wahrscheinlich nicht auf so einer Akademie lernen, aber dass Grintel keine Ahnung hat, das müssen wir doch nicht nochmal beleuchten. Der Typ ist untragbar für mich, Ende. Ja, Moment, ja, da gebe ich dir recht, aber er trifft ja trotzdem Entscheidungen. Ja, ja, klar. Wobei, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ist mir das scheißegal, was der DFB in Zukunft reißt oder eben nicht reißt. Das ist mir wirklich scheißegal. Also da ist, das ist, oh hier, der Schiedsrichter ist vorbei. Schiri, der muss raus. Jetzt kommt Pavard. Aber ich sagte, das ist ja schon ziemlich scheiße für den Nagelsmann, dass er jetzt zweimal defensiv wechseln muss. Mit Vogt und mit Adams. Na gut, steht 1-1. Nordfight ist jetzt auch nicht der schlechteste, stimmt's, Pocho? Nordfight. Wir nannten ihn ja nur Nordfight. Ja, zu Recht. Ja, also ist ein toller Mann, spielt immer mit Mundschutz, mit buntem Mundschutz, muss da mal drauf achten eigentlich. Ja? Ja. Wie Shinsuke Nakamura? Schwul? Wer? Nee, ich musste gerade nur an eine UFC-Kämpferin denken, die auch mit einem bunten Mundschutz, also in Regenbogenfarben kämpft. Nein, nein, schon einfarbig, aber dann halt in der Farbe halt. Ah, egal. Auf jeden Fall hier dieser Shinsuke Nakamura oder wie er heißt, den finde ich ja ganz schlimm. Shinsuke. Schnitzki in der Kamuri. Den finde ich richtig schlimm. Also ich finde, der sieht aus, und entschuldige, ich weiß, darüber macht man keine Witze und so, nee, aber der sieht wirklich aus, als ob der immer einen Schlaganfall hätte. Das war der einzige Grund, warum ich mir vor einem Jahr, also es ist jetzt schon länger her, Royal Rumble angeguckt habe. Nee, NXT. Also bei NXT war, da habe ich mir immer wieder NXT wegen dem angeguckt. Mittlerweile gucke ich gar nichts mehr, aber das war der einzige Grund. Weil ich habe mir bei TakeOver jetzt vor 14 Tagen oder wann das war, habe ich mir dieses... Du kannst alles sagen, ich weiß es denn nicht. Ja, das war aber schon geil. Ricochet gegen Adam Cole habe ich mir angeguckt. Das war schon geil. Catchen bin ich... Also das wissen wir doch. Viel weiter weg geht's gar nicht mehr. Da fehlt mir aber mehr die Zeit als die Lust. Also theoretisch... der Schiedsrichter, hast du gesehen? Also dieses NXT-Ding, das kannst du blind gucken. Da machst du auch nicht viel mit falsch. Jetzt ist er nicht! Das stimmt, das ist er nicht. Wie konntest du das denn vorhersehen, dass er jetzt nicht ist? Ja, ansonsten bin ich super zufrieden mit Sky. Ja. Ich gucke mir das jetzt an bis Ende September, und dann treffe ich eine Entscheidung, ob ich... Dieses Sky-Team im Moment ist aber wieder richtig schlimm. Es gibt ja noch die Alternative für mich, dass ich sage, komm, ich nehme gerade diese Telekom-Konferenz, scheiß drauf, plus The Zone habe ich ja sowieso, und dann noch den Eurosport-Player, und dann nehme ich mir noch das VfB-TV, habe ich ja auch gesagt. Und meine Güte, ja. So durch. Ja, die VfB-Spiele sind mir am wichtigsten, aber wie gesagt, wenn so Spiele sind wie jetzt Bayern-Hoffenheim, Dortmund, Leipzig, die will ich schon sehen. Scheiße, ist einfach scheiße, die Situation für deutsche Fußballfans. Und Hooligans auch, muss man sagen. Die auch, ja. Die wissen auch gar nicht mehr, wo sie hinfahren sollen. Ne? Wollen ja auch im Fernsehen und so. Die Acker, die Wiesen und Äcker gehen ja aus, wo man sich... AKP. Kann. Auch AKP. Hier, muss ich sagen, der Vogt, der stellt sich da wirklich an. Also. Ja, wirklich. Und so einer wollte mal zum FC Bayern. Kannst du froh sein, dass der nicht bei euch gelandet ist. So, ich weiß nicht, so gefühlt sieht das nach einem 1-1 mit dem bleiben wir 2-1 für die Bayern. Da kann immer noch was passieren. Ich denke auch, das ist ein vorsichtiges Abtasten, was immer wieder hin und her geht, aber was durch eine Einzelaktion völlig neu entschieden werden kann. Hat Bayern bei schon zweimal gewechselt oder erst einmal? Nee, Goretzka ist gekommen und Robben. Also zweimal. Rammes. Da bin ich übrigens runtergegangen in der Champions League-Hymne. Auf dem Platz. Mit der Champions League-Hymne? Ja, das war ganz cool. Läuft die dann automatisch per Bewegungsmelder, wenn man da lang geht? Abgespielt. Immer wenn einer da langläuft auf der Treppe, geht die einfach los. Weißt du, wie geil das für den Putzfrau-Mann am Abend ist, wenn er da putzt? Und ich jetzt mal... Da fehlt im Ribéry einfach noch ein, zwei Jahre nach hinten. Goretzka ist für Martinez gekommen, okay. Also bisschen offensiver noch, jetzt. Eigentlich muss ja einen Wagner dann bringen, oder? Du kannst ja nicht Rammes bringen. Ja, bin ich Rammes oder Wagner? Na, Wagner auch noch mit der Hoffenheim-Vergangenheit. Ah ja, okay. Könnte auch ein Heel-Turn werden, ne? Also, Ultra-Heel. Nee, das wäre ja halt ein Face-Turn. Das wäre ein Face-Turn. Das Ding ist ja, bei Rammes hat man so das Gefühl, dass er ein enorm kreatives Momentum mitbringt. Aber es ist ja gar nicht der Fall. Es ist ja eher so ein Spieler, der weiß, wie er ein Spiel steuert. Also es ist für mich jetzt nicht der Spieler, der extremen Unterschied macht. Also so, weißt du, mit Einzelaktionen. Optisch schon. Optisch ist er eine Einzelaktion. Muss man sagen. Ja. Wen hat denn eigentlich der Nagelsmann noch? Oh, der hat schon dreimal gewechselt. Griffo ist zur Halbzeit schon raus. Pocho, ich glaube, auch in Hoffenheim wird es nichts. Zuber ist in der hatte keinen Zugriff aufs Spiel. Adams ist klar gewesen, die Nummer. Und Vogt, okay. Belfodil. Jetzt versuchen sie es hier draußen mit langen Bällen. Das ist natürlich schon ein bisschen Verzweiflung. Aber du, das hier ist, am Hoffenheim muss ich jetzt mal sagen, das fällt mir jetzt erst auf, dass Belfodil hinter Scholloi auf der Bank bleibt. Das finde ich auch eine Ansage. Hätte ich nicht gedacht. Hat ja, er sich auch aber der Erfolg zahlt sich ja, gibt ja Nagelsmann gerade recht, oder? Ja, ein 1:1 wäre auf jeden Fall ein großer Erfolg. Aus meiner Sicht. Und vor allen Dingen das Tor auch von Scholloi. Ja. Stark, ja. Also jetzt von Scholloi jetzt nicht. Das. Ey, komm, Ribéry. Da muss er eigentlich eine gelbe Karte geben. Nicht. Nee. Da muss er eigentlich Ribéry eine gelbe Karte geben. Handy weg. Handy weg. Und da steht Bittencourt hoch. Bittencourt und Goretzka, das sind wie zwei unterschiedliche Gattungen. Das ist nicht ein Mensch. Wie so ein französischer Widerstandskämpfer. Guck mal jetzt. Das ist er für mich auch. Ach komm, Frank. Das hast du nun wirklich nicht. Frank Ribéry. Ja, Frank. Frank. Oh. Und er kommt halt wieder ungeschoren davon. Das ist halt die absolute Ribéry-Story. Es hat nie Konsequenzen, sein Fehlverhalten. Habt ihr den Plastikbecher gesehen am Rand? War da einer? Gibt jetzt Pfandbecher. Wirklich Elfmeter? Ja. Bitte? Übrigens, jetzt, wo es spannend wird, das ist auch eine der großen... Moment, ganz kurz. War das für euch ein Elfmeter? Nein. Habe ich das jetzt gerade falsch gesehen? Aber jetzt warte doch mal ab. Jetzt Elfmeter. Lewandowski schießt. Lewandowski trifft nicht. Trifft doch Robben. 2:1. Aber lass mich mal kurz die Geschichte zu Ende erzählen. Das war auch eine der großen Neuerungen neben den Sitzschalen und den Paintings. Zu früh gestartet. Pfandbecher. Zu früh gestartet. Gab's doch vorher noch so Maß. Nein, ja genau. Es ist Rauchverbot und es gibt Pfandbecher jetzt in der Allianz Arena. Ist wirklich noch in irgendeinem Stadion rauchen eigentlich? Was sagst du? Darf man noch in irgendeinem Stadion rauchen? Er ist so früh gestartet, das muss wiederholt werden. Das weiß ich nicht. Hallo, der Elfmeter muss wiederholt werden. Er ist einfach zu früh im Strafraum gewesen. Kann man da jetzt auch den Videobeweis zur Rate rufen? Ich denke, das ist eine krasse Fehlentscheidung, die zum Tor führte und müsste dann eine... Das ist mal eine Fehlentscheidung, dass überhaupt zum Elfmeter führte. Fehlentscheidung-ception ist das. Oha. Aber das Problem ist, eigentlich willst du den Elfmeter nicht nochmal ausgeführt haben, weil... Ja, drisch dann rein, meinst du? Ja. Aber dieses Flackern ist schon geil. Das ist geil, ich finde das auch geil. Aber Vicky, ist das wieder zu viel Tamtam? Nee, aber das würde auch gut passen zu döp, döp, döp, döp. Ach so, ich dachte zu bum, bum, tam, tam. Wird wiederholt. Da. Ja, schön. Bum, bum, tam, tam. Schön, Ricky. Ich habe das gleich erkannt. Schön, ja, hast du ja wirklich. Guck mal. Jetzt geht's in die Review Area. So. Ja, da gibt's ja eigentlich keine zwei Meinungen. Der war zu früh im Strafraum, bevor Lewandowski am Ball war. Was passiert denn da jetzt dann? Er wiederholt. Der muss wiederholt werden. Wie ist denn das genau? Das ist eine gute Frage. Der muss wiederholt werden. Ja, wieso muss der... Ja, aber das wäre ja fast eine Bestrafung. Oh, das war aber jetzt auch krass. Ist da Ribéry gerade wirklich zum Schiedsrichter gegangen? Ja, aber er hat auch mal rübergeguckt, welchen Sender der guckt. Was soll das denn? Ne, wir wollten mal gucken, was er guckt. Gar keiner getraut. Kennst du das nicht, wenn du manchmal durch eine Siedlung gehst und guckst mal in andere Wohnzimmer rein, was die gerade gucken? Nicht Videoschiedsrichter. Hä? Die Leute sind keine Videoschiedsrichter. Ja, das weißt du doch gar nicht, Pocho, dass du jetzt diese Behauptung da wieder in den Raum stellst. Jetzt warte mal, jetzt will ich wissen, wie ihr entscheidet. Ja, das müssen wir sehen. Es gibt auf jeden Fall, was, er stand nicht auf der Linie oder was? Bauern, ich glaube, dass Robin zu früh reingerannt ist in den Halbkreis. Und das. Aber es ist ja eine Bestrafung. Wird das jetzt an den Anzeigetafeln angezeigt, was jetzt das Thema war? Ja, da steht ja, Elfmeter. Da oben steht's. Ja. Bild. Das Problem ist halt jetzt wirklich, hat er den ersten Elfer gehalten und aus dieser Aktion ist dann das zweite Tor gefallen und jetzt wird er... Dann entscheidet sich aber vorher die Situation, dann entscheidet sich der Anfang der Situation, würde ich sagen. Ja, oh, Kovac! Es macht ja Sinn, es ist ja richtig. Moment. So, Fingerabdruck. Danke. So, es macht ja Sinn. Die Dame da mit dem Mikro. Ja, das ist ja. Es macht ja Sinn, das ist schon klar, weil das, was er beanstanden muss, führte dazu, dass der Strafstoß eigentlich nicht regelgerecht ausgeführt wurde. Stimmt, und deswegen muss er den wiederholen. Aber dass der Lewandowski gleich nochmal schießt hier. Ja klar, der muss jetzt schießen. Da musst du Pferd aufs Pferd wieder drauf, nachdem du abgeworfen wurdest. Ja, sehe ich genauso. Also wenn er jetzt nicht trifft, dann muss er sich eine Glatze rasieren. Oder den Bart. Kompletter Heel. Der Bart bleibt. Und ein Sleeve, rechts und links. All your voices! Ja, da hat er leider getroffen. Da wieder Flackerei, schön. Seit wann machen die denn das? Das ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Was denn? Letzte das Saison, ist seit der letzten Saison. Haben ach nein, ehrlich, jedes, nein. Oh, bei jedem Tor, wenn die Spieler announced werden. Habe ich so wenig Fußball geguckt, dass das nicht aufgefallen. Das ist richtig geil. Ich find's richtig geil. Ich find's auch geil. Ich find's geil. Also, ihr seid doch wahnsinnig hier. Scheiße. Dann haben die auch nochmal hier 4 Minuten durch diese Aktion von der Uhr genommen gleichzeitig. Oh. Scheiße. Die werden ja nachgespielt, Ricky. 17 Minuten Nachspielzeit. Oh ja. Also es ist natürlich eine blöde Situation, aber ja, musst du so pfeifen. Du kannst ja nicht jetzt pfeifen, der Strafstoß wurde gehalten und es geht mit Schiedsrichterball weiter. Geht ja nicht. Oh, der Uli Hoeneß und der andere Hurensohn, du. Oh, jetzt kommt Rames. Schön, freue mich. Ja, richtiger Zeitpunkt, klar. Jetzt macht Rames Sinn, mehr als Wagner. Ja. Und Frank geht mit der 7, ja. Tag. Ich hätte mich so gefreut, wenn Bayern Ronaldo verpflichtet hätte. In der Ribéry, die 7. Ja. Das geht ja nie wieder weg. Stimmt. Das geht ja nie wieder weg aus dem Haar. Nee, das geht nie wieder weg. Der ist ja auch in einem Alter, wo vielleicht nichts mehr nachwächst, ne? Ja, das stimmt. Könnte ja auch Comeback. Geherzt und Comeback. Lieb gehabt. Also, das gibt's ja gar nicht. Oh, Comeback. Vielleicht nochmal für die nächsten Einblendungen. Ich finde das gut. Wer das nicht gut findet, der hat echt das Thema Podcast noch nie geliebt. Ja, das stimmt. Der hat das nicht geliebt. Oh, was war das denn? Das war aber vertraulich. Er ist ja schon lange dabei. Dienstältester Bayern-Spieler, oder? Dienstältester. Ich habe schon 3 Spiele im Gegensatz zu euch. Ich mag aber das Rot vom Bayern-Trikot. Ich finde es schön. Ich finde es auch schön. Es wirkt sehr edel. Ja, das stimmt. Ich finde das auch schön. Gewinnen die wieder durch einen Elfmeter. Ist das ekelerregend. Und ich will den nochmal sehen. Also aus meiner Sicht, jetzt zum ersten Moment, ich habe es jetzt nie mit Ton gehört, das ist auch nochmal anders, war das kein Elfmeter. Aber es gibt ja einen Videoschiedsrichter, von daher lasse ich das jetzt einfach mal so. Ja, musst du so annehmen. Aber es kotzt mich halt an, dass es original wieder ein Elfmeter ist, der das Spiel entscheidet. Oder neuer, mal gucken. Echt? Ach, es ist scheiße, echt. Ohne Scheiße, ey. Wieso denn? Ja, es wäre halt schön gewesen. Mal, ist der, guck mal, wie der da tätowiert ist, der Bohr. Den habt ihr schon mal gesehen am Hals? Ja, der Bauer, ja. Ja, sind so, die gehen weg, wenn du wäscht. Ach so. So Aufziehdinger. Aus dem Kaugummi-Automaten, ja? Ja. Kennt ihr die Folge von den Zeitschrift? Kannst du komplette Nackentattoo drauf pinseln. Gibt's die auch dann im Bohr Magazine? Ja, klar. Ja, im ersten aber nur. Nur in der Erstauflage. Zum Aufbügeln. Aber kennt ihr die Folge von den Simpsons, wo die sich diese Aufreibetattoos machen? Wo Bart eins hat mit Motorrad. Nicht mit dem Herz oder was? Nee, Motorrad hat er. Der Joe Linton ist ein kompletter Totalausfall. Ja, der Köppel geil. Nee, da war, also ich kann mich an keine gefährliche Aktion mit dem Spieler erinnern. Nee, die doch in der ersten Halbzeit am Anfang, wo er diese 100%ige nicht gemacht hat. Ja, genau, ja. Boah, Nagelsmann hat aber auch ein stark, Füßchen, guck mal, habt ihr das gesehen? Was ist denn da los? Ihr nehmt den Ball und werft ein. Oh. Gib dir mal Mühe, Kimmich. Ja. Denkt er immer an Kimme. Was denn dein Spitzname ist? Kimme? Ja. Ja, das glaube ich. So unter Friends nur. So ne? Rechts aus. Zieh ab, Junge. Ja, oh nee, oder? Oh, Müller. Alter, das gibt das größte Mistvieh der Welt. Flacker ist geil. Ey, pass auf, nächste Woche, wenn der da auf dem Platz ein Stück drum rennt, ja, schlage ich mit der Eisenstange, wie Tonja Harding, schlage ich mit der Eisenstange den in die Beine. Wie wer? Tonja Harding, die Eiskunstläuferin, kennst du nicht mehr. Ach, die Tonja Harding. Ja, ich renne mit der Eiskunstläuferin renne ich auf den Platz und die Eiskunstläuferin gegen Skibein. Ohne Scheiß, das habe ich mir schon ein paar Mal überlegt, man sollte einfach mal aufs Spielfeld flitzen, aber jetzt habe ich gelesen, im letzten Kicker, dass die Vereine die Strafe, die dafür fällig wird, auf dich umwälzen können. Dann finde ich es gar nicht mehr so gut. Nee, ist nicht mehr so gut dann. Ja. Oh, wird nochmal nachgeprüft hier. Was nachgeprüft? Was war denn das mit dem Abseits oder was? Oder Ricky, Hand oder was? Plazenta. Wenn du mit abrasierten Haaren oder Lederjacke und einem Sledgehammer einfach aufs Spielfeld einfach nur marschierst, aber nicht rennen, marschieren. So. Nee, aber mit so einer Weste, mit so einer Jeansweste, wie beim 2002er genau, Comeback. Da, 2002 oder was. Genau, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Ja. Ich gehe, ich... Go back! Go back! Himmel, Arsch und Zwirn, du. Ja. So. Ich gehe auf den Platz, genau wie ihr es gesagt habt. Ich nehme mir so eine alte Regenjacke und so einen ollen Hut, setze den auf, gehe ganz langsam auf den Platz und rolle meine Augen so nach oben, dass man nur das Weiße sieht. So laufe ich auf den Platz. Und hebst die Hände, so wie wenn der Tanker am Apron steht und da kommt dieses Blitzding aus der Allianz Arena. Und pass auf, und wenn so ein Ordner angerannt kommt, die sind ja viel schneller, ist ja logisch, weil ich laufe ja wirklich so langsam wie der Undertaker. Ja. Dann nehme ich meine Urne und täusche so einen Schlag an. Wie so ein Fake-Schlag. Und dann sag ich immer, nicht das Käfig brechen, nicht das Käfig brechen. Wäre so schön, wenn der dann mitmacht und dann einfach so umfällt. Ja. Dann stehe ich irgendwann vor. Und so oversellt, ganz übertrieben, wegrollen und so. Ja, der Go-Back kommt auf mich zu, dann mache ich auch noch so einen Move und dann sagt er, und dann fällt er so hin und wälzt sich erstmal und bleibt dann aber tot liegen. Alter, aus dann. Und dann kommt irgendwann zum Go Müller. Back. Doppel-Comeback sogar. Doppel-Comeback. Comeback-Section. So. Und irgendwann komme ich dann zu Müller und dann mache ich einen Joke-Slam gegen am Mittelkreis. Oh, wäre das schön. Das wäre schön. Das ist sowas im Fußball nicht häufiger. Aber wir müssen auch so einen dramatischen Spannungsbogen irgendwie aufmachen. Irgendwer muss sich umtackeln, dass du dann diesen Undertake-Aufsteher machst, so aus dem Liegen ins Sitzen so rein. Und den dann so anguckst, wenn du den Kopf drehst. Wer macht denn das? Ribéry. Sandro Wagner. Nee, viel besser. Alle denken ja, der Komor fällt lange aus. Aber dann raus. Kommt denen seine Einlaufmusik und dann kommt flackern. Das Licht geht aus und dann kommt Comors Einlaufmusik und der kommt dann reingerannt. Der macht und alle, den Safe. Ja, und alle denken, jetzt macht der den Safe und es sieht danach auch aus, aber dann stehe ich auf wie der Undertaker. So machen wir das. Der Comor kommt rein wie der Ultimate Warrior damals immer, ne? Ja, oder mit Paul Heyman und er hüpft auf einem Bein aufs andere, wie der Brock Lesnar so. Aber es sieht bei Kuhn wahrscheinlich ein bisschen lächerlich aus. Ein bisschen behäbig aus vielleicht, ja. Ich dachte, du meinst den Einbeinigen. Das wäre auch nicht schlecht. Der Goen oder wie der hieß. Goen, ja. Oh, das wäre toll. Aber du musst auch... Moment mal, das 3-1 galt jetzt also nicht wegen Handspiel, richtig? Sieht so aus, ja. Und jetzt geben die Bayern hier nochmal richtig Gas. Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie du am Mittelkreis stehst, surrounded von diesen Sicherheitsleuten und allen mit dieser Urne so richtig billig so an Kopf haust so und die dann so das oversellen. Wie das immer diese Jobber machen, wenn sie dann irgendwie Bodyguards oder Polizisten sind. Und dann ist das brudelnde Stuttgarter Publikum so ein Chase-Trick da, es gibt doch gar nicht. Aber dann so was Sieg macht. Und dann siehst du nur noch wie die Tor. Ach komm, fickt euch doch. Aber dann will ich auf Robben auch noch. Dann will ich aber auch noch, dass zum Schluss nochmal die Shield-Musik kommt und dann ein Shield reinkommt zum Schluss noch. Als Cliffhanger so. Ja, und dann, ja genau, das ist dann das Ende der ersten Folge. Das können wir doch dann am Montag bei Hattrick die zweite Liga machen. Also das ist praktisch so für das Indie-Publikum. Ach so. Genau, ja. Am nächsten Montag. Ey, das kann was sind denn jetzt nicht wahr Ring sein. Honor, oder? Das machen die auch noch das 3-1. Das ist doch wieder, das ist so schade. Das Spiel hätte einen Unentschieden verdient. Ja, finde ich auch. Und dann gehen die hier mit dem 3-1 direkt mal ab. Oh. Aber das ist doch der älteste Trick von Robben, den der immer wieder macht. Was war das denn? Das war schon ein bisschen eklig. Der Abpfiff. Das war der Abpfiff, Leute. War Abpfiff, ja. Jetzt müsst ihr noch 12 Minuten nachgespielt. Kobeck. Nee, Kobeck und Bratzo, komm. Und kennt ihr diese Geschichte, wo diese Blitze einschlagen in die Ringpfosten? Und das machst du dann bei den Eckfahren. Gib mal das Fenster auf. Herzlich willkommen aus der Sportarena in München, hier wo mehrere Schlachtenbummler aus dem Münchner Umfeld sich versammelt haben, um diesen großartigen Sieg mitzuerleben. 3:1 führt der FC Bayern München gegen Hoffenheim durch Tore von diversen Spielern. Zurück ins Studio. Ja, schön, diese Gefühle mitzubekommen, dieses gar nicht an 2012 erinnernde Vuvuzela-Geräusch ist wirklich sehr schön. Aber ich sag dir so, wie es ist, ich will, wenn ich das mache. Mit dem Undertaker. Ja. Ja. Dann muss ich vorher den Laser anrufen. Erik Laser, ja. Damit ich den alte Theme kriege vom Undertaker. Ja. Ganz alte. Welches? Das ganz alte. Oder das American Badass. Oh, nee, da das kommt ist doof, schon. Ne? Da geht's schon los. Are you scared? Warte mal, war das das hier? The World Wrestling Federation. Nee. Nee, das würde den Impact wegnehmen, wenn er noch Feuer sein würde. Das kann ich nicht machen. So. Wann ist denn der in die WWF gekommen, der Undertaker? 91, 98, oder? 91, stimmt. 98 war The Rock. So. Hier, das nehme ich. Das ist es. So komme ich. Dann laufe ich ganz langsam. Aber da kommt doch auch so Flammen aus dem Boden. Damals doch noch nicht. Da hat Vince McMahon nur so knallfrische an die Seite gelegt. Ja. Und die sind auch nicht mal alle hochgegangen, weil die so billig eingekauft waren. So komme ich. Oh, das kann. Und Tobi. Oh yes! Das war richtig gut. Jetzt laufe ich auf den ersten Ordner zu. Das war doch Mickey Mouse gerade. Ja, das war Mickey Mouse. Oh, ich kann mir richtig vorstellen, wie Beda redet und sagt: Oh mein Gott! Ist sie hier? Ja, genau. Hier ist. Es ist der Totengräber. Oh, das kann man. Das muss doch möglich sein. Das muss ich ja mit dem Laser ausmachen können. Das ist auch möglich. Das wär's. Das, schade, das musst du dem Grindel mal direkt per Twitter mitteilen, so finde ich. Er ist dabei. Der ist so weltoffen für neue Ideen und alles. Jetzt ist der für alles offen. Ich so einen Handschlag absolut mit Vince McMahon und Grindel würde ich gerne mal sehen. Lebt der ist tot. Alter Holz mir hier noch? Na gut, dann hat sich's ja erledigt. Genau, das war nicht meine Frage. Ja. Der Undertaker lebt noch, wenn du das so fragen stell ich möchtest mir das vor. So. Yes. Nee, so stell ich es mir nicht vor. Nee, so nicht, okay. Und dann hattest du auch noch eine Promo oder was? Ja, ich kann eine Promo. Mit so einem Mikrofonfaller zum Schluss. Und aber man muss sagen, der Undertaker so stell ich mir das vor. Jetzt pass auf hier. Stuttgart Bayern, 90. Minute. So, war jetzt Pfostenschuss von Müller. So, jetzt gibt's Elfmeter. Natürlich mit der personalisierten Musik für Bayern. Das ist alte Musik? Nee, das ist ordensalte Musik. Ordensalte Musik, wirklich. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja, mal so. Wann wird's denn soweit sein hier? Ach ja, das weiß ich sogar was. Das ist vor. Stimmt, das ist die Orton-Taker-Fehde. Das Survivor Series jetzt gerade. Ja. Das war geil. Da war Orton den Victory geholt für SmackDown und wird gefeiert auf den Schultern von denen, ne? So, noch nicht. Auf den Schultern ist er noch nicht. So, jetzt, wo ist denn jetzt mein Auftritt hier? Es dauert halt. Also dann darf das nicht dauern. Das halt, The Zone hat ja 90 Sekunden bei der Zusammenfassung. Ja. So, jetzt. Der ganze A-Block steht Kopf. Die Leute kommen auf ihren Los. Das und so muss das der Peter Ricky machen, dass der den Podcast erstmal hört hier. Dass Ricky einen Undertaker-Cosplayer macht, das hätte ich ja nun wirklich nicht gedacht. Genau, und das singt jetzt der Pocho hier, den Part. Ja. Darf ich ein Droide sein? Du darfst ein Droide sein. What the hell is going on? Wie das dann Bellaretti sagt. Da freue ich mich schon. What the hell is going on? Hier in der Stuttgarter Kannenstadt. Ja gut, zieht sich dann doch ein bisschen lang, ja. Fußballspiel. Ja, weiß ich nicht, muss ich nochmal nachbessern. Vielleicht gibt es ein schnelleres Comeback als das vom Undertaker. Vielleicht, aber auch vielleicht auch nicht. Ja, zur Not immer mit dem Rock-Theme. Das Comeback! Doppel-Comeback! So schnell geht's aber wirklich nicht. Also das ist ja wirklich. Doppel-Comeback ist. Moment mal jetzt, Alter. Pass mal. Aber Rummenigge hat auch ein bisschen was von Vince McMahon, ne? Ja, die haben auch gleich zusammen. Das ist schon so ein Heel. Aber Uli Hoeneß ist für mich eher Vince McMahon. Uli Hoeneß ist der Hutburger. Bei Kalle Rummenigge kann ich mir noch so ein Coast-to-Coast vorstellen. Oh, du Nagelsmann ist pissed. Ja, warum nicht? Hier comes the money und den Uhren, ne? Das ist genau sein Theme. Hier comes the money. Dann kommst du eine fettige Brustnase rein. Eigentlich würde ich eine fettbrüstige Nase sagen. Da kann ich mir einen Coast-to-Coast vorstellen. Das ist ja schön, wenn der Nagelsmann, dem legen sie jetzt so eine Mülltonne auf die Schulter, auf der Arme, und dann kommt der Rummenigge oben von der Allianz Arena runtergejumpt. Er ist einfach der Messias, der Kovac, so wie er gerade dargestellt. Ja, ein bisschen schon, ja. Ist er, so hier. Oh, jetzt, Game Over ist das. Dün, dün, dün, dün. Da wurde er erschossen. Dum, dum, dum, dum, dum. Ich hab nie mit Metal Gear gespielt, ne? Das ist vom ersten Metal Gear. Oh, das ist ein Flitzer, das ist ein Flitzer, Flitzer, Flitzer. Ist das der Undertaker? It's Kane with the mask! Kovac. Ah, Mann, man könnte so. Jetzt verstehe ich, was der Talisman gemeint hat. Ja, absolut. Jetzt, 5, 6, 7 Jahre später macht das alles Sinn vom Talisman. Oh, Lewandowski hat einen Knorpelschaden im Rücken. Oh, und Gerni. Also viele Erkenntnisse aus der Partie. Wir wissen, Robert Lewandowski ist jetzt offiziell Heel geturnt. Ja. Sandro Wagner hat eine No-Show gemacht und ist damit Face geturnt, weil er gegen seinen alten Arbeitgeber nicht antreten wollte. Zumindest und man können muss wir uns sagen, mal die Frage stellen, warum er nicht dabei war. Vielleicht ja. War auch hinten, gab es hinten Backstage. Sicherlich war die Coman-Auswechslung nicht geplant. Meinst du, ja gut, der Referee hat X-Zeichen gemacht. Es kann schon sein, dass es eine richtige Verletzung war. Da muss man mal abwarten, ob der Meltzer. Ich glaube, das war kein Cell, die Verletzung. Go weg! Ja, jetzt suche ich nicht mehr raus. Das stimmt. Aber was ich ein bisschen doof finde, dass hier einige Spieler nach dem Spiel direkt, wenn die Kameras noch drauf sind, das K-Fape brechen. Also hier, finde ich, sollte man wenigstens so fair sein und das Ding noch durchziehen. Das finde ich jetzt gut, dass die sich auf dem Titantron nochmal die besten Szenen angucken vom Match. Oh, das wird unsere neue Kategorie, du. Absolut. Fußballspiele wie Wrestling-Matches kommentieren. Hier klatschen die mit den Fans ab. Und Müller bleibt voll in seiner Rolle. Das finde ich bei dem gut. Auch wenn es dann das Recount durch ist, Müller bleibt in seiner Rolle als Heel. Toll. Es ist so, als wenn jetzt bei einer Hausshow oder bei einer TV-Show die Kameras aus sind und jetzt. Kommen alle nochmal raus. Ja. Das stimmt. Ja, ist die Meisterschaft. Da ist sie. Die 7. in Folge. Ja, warte mal ab, was Dortmund macht. Weil die haben natürlich jetzt auch dann gleich das Problem, dass die gegen Leipzig schon ein dickes gewinnen müssen. Ficke. Ja, ja. Ja. Gut, jetzt gehen wir nach Hause. Ich gehe zu meiner Xbox. Naja, es juckt doch dir schon unter den Fingern. Der ist richtig geil, ist der. Der ist richtig jetzt geil. Jetzt ja auch. Der ist geil, der Kovac. Ey, aber am nächsten Dienstag machen wir wieder eine normale Dieter Woche. Mit Dieter der Woche, ne? Nächsten mit Dienstag oder so, oder? Dieter der Woche, Dienstag. Natürlich nur für Patrioten. Also geht noch schnell auf patreon.com/dietercast. Unterstützt uns. Erzähl nicht so einen Scheiß, das hat nur für Patrioten mehr. Ist aber so. Ich bin auch wieder betrunken, weil ich habe jetzt 3,5 Liter Krombacher getrunken. Boah, du bist ein Killer. Ich hab Säcke auch. Du bist ein Gangster, Alter. Gangster, Motherfucker. Aber so ein richtiger. Ich bin wieder Badass-Undertaker. Ich komme mit dem Moped rein. So sieht sie mal aus. So. Flattert die Popelbremse im Wind, sag ich dir. Ja. Kommt da. Dank. So, also jetzt nochmal vielen Dank. Es gab nämlich einen neuen Patrioten, den ich hier namentlich erwähnen möchte, denn er hat sich mit sage und schreibe 5 € bei den Patrioten eingeschrieben. Und das, finde ich, ist herausragend. Absolut. Jeder Euro kommt auch an, muss man sagen. Ja, absolut. Ich habe zum ersten Mal was abgebucht. Ja? Ja, es hat funktioniert. und konnte damit erste Kosten decken. Das Schöne ist, das Schöne ist wirklich, dass es noch nicht die Ende der Verhandlung ist. Da kommt noch viel mehr auf euch zu. Warte mal, ich suche die ganze Zeit nebenbei den Namen. Das gibt's doch gar nicht. Immer wenn ich mir was zurechtlege, vergesse ich es danach. Ist noch was in München passiert? Nee, steht noch 3-1. Gut, dann wird das auch nicht mehr spannender. Ja, hast du jetzt den Namen rausgesucht? Ja, jetzt ist es soweit. Halt dich fest. David. Stark. Danke. David, das ist uns viel wert. Was mich erinnert Niklas Hühle ein bisschen an den jungen Razor Ramon. Oder Randy Orton. Stimmt. So ein bisschen an den alten Randy Orton, jungen alten Randy Orton. Den jung gebliebenen alten Randy Orton. Den jung gebliebenen Evolution Team Randy Orton. Ja, sehr gut. Gut. Sonst noch was? Nö, ich würde sagen, dann im Grunde genommen. Ich wollte auf jeden Fall Schlangenlinien bei GD Sports. Ja, das glaube ich. Have fun, Ricky. Have fun. Und ja. Ich würde sagen, bis Dienstag und sucht euch schön Dieter der Woche raus. Hey, es geht wieder los. Ja. So sieht sie mal aus. Hey, Tschüssi. Tschüssi. Coffee. The evolution is a mystery. Da kannst du ausmachen. Ja. Weiter, Pocho. Du warst gerade so schön im Beat hier. Wie legt man denn hier auf, Menschenskind? Da oben. Aufnahme beenden, das ist der Knopf, den ich drücken will. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.